Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jetzt kann ich auch wieder sprechen. Hallöchen. Okay, der nicht öffentliche Teil ist zu Ende um 21.51 Uhr und wir fahren dann direkt mit der normalen Vorstandssitzung weiter fort. So, das letzte Ticket, was jetzt auf dem Plan war, ist die 84559, Einrichtung einer Lyme-Survey-Instanz für NRW, vorgestellt von Markus von Kreller. Markus ist auch schon da und ja, Markus. Ja, ich hatte das Thema schon vor über 4 Wochen angesprochen. Da hatte man mir gesagt, jo, wir machen das mit der Lyme-Survey-Instanz in NRW. Ich brauche keinen Antrag stellen, da es jetzt aber 4 Wochen her ist und Basisbeteiligung und Einholung von Meinungsbildern für unsere Partei elementar ist, habe ich gesagt, ich stelle den Antrag einfach mal formal für die Landesvorstandssitzung, damit das auch offiziell diskutiert wird. Und ja, das war's eigentlich. Also das ist schon da. Es gibt survey.piratenpartei-nrw.de. Und die Zugänge dafür vergibt die AG-Technik auf Antrag. Tada, das ging ja schnell. Ich bin jetzt auch völlig überrascht. Ich habe das, glaube ich, schon mal vom Timmy gehört. Haben wir dir deine Bitte schnell genug bearbeitet? Ja, ja, vor allem hier. Ja, wichtig ist natürlich auch das Thema Kommunikation, ne? Also das ist natürlich jetzt auch ganz was Neues. Wäre schön, wenn dann alle über die Infoliste darüber informiert werden würden. Und vor allen Dingen, es geht ja auch darum, dass sich einige beschwert haben, sie bekommen immer Anfragen oder beziehungsweise Umfragen, wo sie doch dran teilnehmen mögen. Und wir können zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, und zwar dass eine Einwilligungserklärung quasi vorliegt, indem sie sich bereit erklären, an solchen Umfragen teilzunehmen, dann hätten wir dieses Problem nämlich auch nicht mehr. Okay, da haben wir Entschuldigung, wenn ich da jetzt direkt drauf antworte, aber da haben wir schon vor 2 Wochen im Vorstand drüber diskutiert. Ich denke auch, dass jedes Mitglied in Nordrhein-Westfalen mittlerweile mitbekommen hat, dass es diese Instanz gibt, weil die halt zu einer Umfrage über diese Instanz eingeladen worden sind. Wir werden dann bei der nächsten Umfrage die Sachen dann so einbetten, dass da in dem ersten Teil der Umfrage halt auch feststeht, eine Frage, ich möchte weiter an Umfragen teilnehmen oder nicht. Und das werden wir dann entsprechend auch so handhaben, dass das dann, wenn das Mitglied sich dagegen entscheidet, dann auch keine Umfragen mehr bekommt. Gut, dann ziehe ich den Antrag hiermit zurück. Dankeschön. Okay, vielen Dank, Markus. Und danke, Alex. So, und nochmal eine kurze Info speziell von mir. Ich finde das ja schön, dass immer Kommentare abgegeben werden, aber nachdem ich den Markus gefragt habe, würde ich so oder so euch nochmal fragen, ob ihr was dazu sagen könnt, und würde euch dann hochbitten, Alex. Aber das mit diesem immer wieder reinspringen, was sagen, irritiert mich dann in dem Moment. Gut, dann fahren wir weiter mit dem Antrag. Ticket Nummer 84455, Abschaltung von Bundesmailinglisten. Daniel. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe es ja schon mal vorangekündigt, einmal für euch und einmal auch über die NRW-Liste. Wir haben einen Haufen an Mailinglisten, die nicht mehr benutzt werden, die wir eigentlich nicht mehr brauchen und die auch einfach die Pflege von aktiven Maillisten deutlich erschweren, auch gerade was zur Orientierung angeht, wenn sich Leute mal erkundigen wollen würden, hey, welche Maillisten gibt es denn überhaupt, wo kann ich mich anmelden, wäre es ganz gut, da mal wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und das ist so auf den ersten Schlag das, was sich so ergeben hat aus einer Recherche, die lief so ein bisschen, also 2 Sätze nur dazu, ins Archiv der jeweiligen Maillisten gucken, wenn es Crew-Maillisten waren, gucken, wann die letzten Protokolle gelaufen sind, und dass wir bei den meisten Listen nur so ein, zwei Worten mal irgendwie mal verargumentiert. Ich hoffe, da ist jetzt nichts schief gelaufen in der Hinsicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass das alles soweit stimmt. Ich habe mich bei den Fraglichen auch die Leute angerufen, teilweise mich selber angemeldet, abgemeldet, um ins Archiv zu gucken. Ich würde bei Annahme, würde ich aber allerdings auch das erstmal bis Sonntag noch stehen lassen, um zu gucken, ob sich dann noch jemand irgendwie meldet, ob da irgendwas schief gelaufen ist, und das dann erst entsprechend weitergeben. Okay, gibt's denn da noch Kommentare von den anderen Vorstandsmitgliedern? Ja, es ist also ein Ticket reingekommen von einer Liste, die da war die Liste einfach nur noch nicht in Betrieb, weil die relativ habe ich schon eingeführt. Genau, ne, habe ich mir schon fast gedacht. Und da sehen wir ja also, wie gut das funktioniert. Das heißt, man veröffentlicht da einmal diesen Hinweis und dann melden sich die Leute zurück und dann verschwindet die Liste wieder von der Liste der Löschkandidaten und dann ist alles super. Finde ich wunderbar, können wir gerne so beschließen. Ich habe da nur einen kleinen Einspruch. Ja. Und zwar hat der Daniel dort auch Düsseldorfer Mailing-Adressen draufgenommen. Ja. So, die alle aber noch aktiv sind. In Rücksprache mit den Düsseldorfern, mit den entsprechenden Admins. Mit wem hast du da gesprochen? Da die Information öffentlich sind, muss ich dazu sagen, mit dem Creon und Kaimi. Also und die NRW Düsseldorf, an der NRW Düsseldorf steht explizit dran, bitte löschen, das ist eure alte Diskussionsliste. Ihr nutzt derweil die normale Düsseldorfer und die Düsseldorfer Talkliste. Und die Düsseldorfer Info-Liste mit 3S nutzt ihr weiter, ich weiß auch nicht. Okay, vielleicht können wir Kaimi noch dazu fragen, er ist ja jetzt auch oben. Kaimi? Ja, ich weiß gerne, welche Meldeliste du meinst, Frank, weil, ja. Die düsseldorf@list.piratenpartei.de müsste bestehen bleiben. Die steht auch nicht da drauf. Hat sich deine Frage damit beantwortet, Frank? Es sind 3 Düsseldorfer drauf. Die sind alphabetisch sortiert. Da ist keine. Die Düsseldorfer Ad steht hier nicht zur Debatte. Okay, falls es keine weiteren Meldungen dazu gibt, würde ich das gerne sofort zur Abstimmung bringen. Gibt es noch Kommentare? Okay, dann würde ich das gerne zur Abstimmung bringen und fangen diesmal mit Jens an. Jens? Dafür. Ich bin auch dafür. Christian? Dafür. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Maya? Jupp. Sasa? Dafür. Steffi? Auch dafür. Super, damit ist der Antrag angenommen. Einstimmig. Und schön, dich jetzt auch hören zu können, Steffi. Ich finde es auch sehr schön, euch zu hören. Okay, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Ticket, mit der Nummer 84564, Bestellung von Feuerzeugen. Antragsteller wieder Markus von Kreller. Und da ist er ja auch schon. Ja, ganz kurz, die Leute fragen am Infostand danach, haben will. Bitte schieben für das große Werbemittel-Topic, wo auch immer das auftaucht. Wäre das in Ordnung, Markus? Heißt das, es ist eh geplant, oder was? Ja, ist mit drin mit einigen anderen Dingen. Ich habe einen kleinen Budgetplan aufgestellt, den ich nachher vorstellen möchte, und da ist dieser Artikel dabei. Dann ziehe ich diesen Antrag auch zurück. Okay, super, vielen Dank, Markus. So, wenn Claudia fertig geschrieben hat, können wir dann auch gleich zum nächsten Ticket kommen. Wenn mir das zu schnell geht, schrei ich. Okay, dann kommen wir zum nächsten Ticket mit der Nummer 84566, Flyer-Fanrechte, auch wieder von Markus. Markus, warum bleibst du nicht gleich oben? Ich bin noch da. Okay, dann stell einmal vor. Ja, den Fanrechte-Flyer, der wurde ja erstellt und so wie ich das mitbekommen habe von Daniel Düngel und Christian Nissen, sind auch Aktionen geplant, die Flyer zum Bundesliga-Auftakt zu verteilen, und dafür müssen die natürlich erstmal da sein. Das heißt, wenn die Bundesliga startet, dann könnten wir mit einer ausreichenden Anzahl von Menschen an den Stadien diese Flyern verteilen. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund der Geschichte. Okay, haben wir den Flyer da? Nee, die sollen ja gedruckt werden, das ist doch der Antrag, oder? Ach ja, ich kam eben gerade durcheinander. Jens, sollen wir die zu dem Thema der Themenflyer nehmen oder sind die außerhalb? Ja, eigentlich sind es landespolitische Flyer, weil das komplette Thema liegt halt in der Landespolitik. Und deswegen würde ich die gerne eigentlich extra nehmen, so sinnvoll ich die finde und auch befürworten würde, die zu machen. Aber sie gehören eigentlich nicht zu den Bundestagswahlflyern. Okay. Okay, falls es keine weiteren Fragen dazu gibt, könnt mir das ja dann zur Abstimmung bringen. Okay, dann fange ich diesmal unten bei Steffi an. Steffi? Dafür. Sasa? Dafür. Maya? Jo. Daniel? Ja. Carsten? Jo. Christian? Ja. Ich bin auch dafür, Jens. Aber sowas von dafür. Super, dann haben wir den Antrag angenommen. Dann kommt das nächste Ticket, und zwar die... Warte, wer bestellt? Oh, okay. Immer der, der fragt. Danke. Sind die, Markus, sind die gedacht zum Verteilen über den Shop, oder sollen die an einen bestimmten Ort, wo sollen die hin? Ich würde das analog machen, wie alle anderen Flyer auch verteilt werden. Oder auf Anfrage von denjenigen, die die Flyer verteilen wollen. Ich würde es nicht analog machen wie bei den anderen, weil es ja tatsächlich in erster Linie für Aktionen vor den Stadien geplant sind. Und da sollten wir vielleicht mit dem Christian Nissen oder dem Daniel Düngel sprechen, wo die hinhaben wollen. Weil ich finde, das macht nicht so viel Sinn, die an den Wahlinfoständen zu verteilen. Das sollten wir schon wirklich explizit für die Fußballstadien nutzen. Okay. Dennis, bitte nicht mit dem Kugelschreiber klicken. Ich habe gar keinen Kugelschreiber in der Hand. Oh, irgendwas knackt bei dir, wenn du sprichst. Aha, dann ist das vielleicht mein Mikro oder sowas, aber ich habe nichts hier, was knacken kann. Okay, dann klär ich das mit Daniel. Okay, danke. Gut, okay, dann können wir ja weitermachen mit dem nächsten Ticket. Und zwar die 84584 Flummis und auch wieder von Markus. Ja, wenn der Carsten sagt, das hat er auch mit im Programm, dann würde ich den Antrag zurückziehen. Ansonsten hätte ich den gerne umgesetzt, weil die Flummis sind geil und die Kinder kriegen leuchtende Augen. Und man kann jedem, der einen Flummi mitnimmt, ganz gut einen Flyer in die Hand drücken. Habe ich noch nicht mit aufgenommen. Ich habe aber noch Luft gelassen für zusätzliche Werbemittel. Ich würde es aber trotzdem dann gerne mit in die Kalkulation nehmen. Habe das aber noch nicht mit eingerechnet. Gut, wie wollen wir dann mit dem Ticket weiterverfahren? Willst du das nochmal mit in die andere Bestellung aufnehmen oder? Ja, also ich würde dich bitten, Markus, nicht zurückzuziehen. Ich würde den Vorstand nur bitten, das nochmal zurückzustellen, dass wir das mit aufnehmen können dann. Jupp. Gut, dann frage ich nochmal von oben durch. Wollen wir den Antrag vertagen? Jens? Ja. Ich bin auch dafür. Christian? Ja. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Maja? Jo. Sasa? Jawohl. Steffi? Yep. Gut, dann haben wir das Ticket nochmal auf Wiedervorlage für nächste Woche. So, jetzt kommt das nächste Ticket mit der Nummer 84282, kurzfristiges Außenlager für Plakate, Anmietung, Bali. Jo, letztendlich ist so, ich habe keine 3 Keller mehr, sondern noch 1,5 und brauchte für die 3500 Plakate ein bisschen Freiraum. Okay, du musst da etwas anmieten. Ja, das ist eine Freifläche, die abgeschlossen ist und gesichert ist und da würden die 3500 Plakate kommen, verteilt werden an die anderen Kreisverbände und dann ist gut, dann war das vorbei. So, die Endsumme wäre 25,80 €. Nee, stimmt nicht ganz. Die 20 Euro kommt noch Mehrwertsteuer drauf. Okay. 25 € plus 20 € Mehrwertsteuer? Nee, sorry. 20 € plus Mehrwertsteuer plus 6,90 € für den Schlüssel. Genau. 6,90 €? Nicht 5,80? 5,80 € zuzüglich Märchen, dann bist du bei 6,90 €. Gut, gibt es denn dazu Fragen von meinen Vorstandskollegen? Welcher Budgettopf? Land, ne? Also ich denke auch, das wäre Land. Ansonsten gibt es in Bielefeld ja einen KV, da wäre der Antrag nicht bei uns. Eben, nee, das ist Land, weil das ist Lager, dezentrales Lager, Land. Ja, eben, darum ist der Antrag ja auch bei uns, das wollte ich damit sagen. Gut, gibt es denn noch mehr Diskussionsbedarf oder wollen wir das zur Abstimmung bringen? Okay, ich höre keinen Carsten. Ich sag abstimmen. Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab, dann fange ich mit Jens an. Ja. Ich bin auch dafür, Christian. Ja. Carsten. Ja. Ja. Daniel hat ja gesagt. Maja? Jo. Sasa? Jupp. Steffi? Ja. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Danke, Bali. Da nicht für, ist komplett noch ein besserer. Oh, klingt wie eine Drohung. Machen wir mal weiter. So, Ticket Nummer 84395. Finanzielle Unterstützung zur Eröffnungsfeier des Satellitenbüros in Krefeld. Antragsteller Susanne Thomas. Ja, hallo. Hallo. Ja, wir haben am Samstag jetzt halt die Eröffnung des Satellitenbüros und wir wollten halt gerne 150 € von euch haben für Getränke, Essen, Gläser, Bewirtung und so. Und denn alles kann nicht von uns getragen werden. Das ist eine Veranstaltung für Piraten? Das ist nicht nur die Piraten, das ist also die Ratsmitglieder kommen, es kommen Listenkandidaten und. Presse etc. Also viele umliegende Geschäftsleute sind eingeladen und die Bewirtung ist vorgesehen für die Gäste, nicht für die Piraten. Das würde auch so alles in Ordnung gehen, Steffi. Ja, solange das für Wahlinteressierte und für Presse etc. ist, geht das in Ordnung, ja. Gut, gibt es denn weiteren Diskussionsbedarf dazu? Ich höre nichts, dann bringe ich das zur Abstimmung und fange bei Steffi diesmal an. Dafür. Sasa? Dafür. Maya? Daniel? Das habe ich nicht gehört von Maya. Jo? Okay. Ich enthalte mich, da ich ja mit dem Essen und Trinken immer noch nicht verstanden habe. Ja, geht mir ähnlich. Christian? Dafür. Ich enthalte mich auch und Jens? Dafür. Was ist mit Carsten? Der ist gerade rausgeflogen. Ah, okay. Ich kann das gerne nochmal kurz erklären. Also bei der Bewirtung ist immer ganz wichtig, dass wir keine Piratenparty, Sommerfest, wo nur Piraten eingeladen sind, abhalten, weil uns selber bewirten sollten wir nicht aus Parteimitteln, sondern wir wollen ja politische Arbeit damit machen. Hier handelt es sich um die Eröffnung eines Landesgeschäftsstätten. Dort ist Presse eingeladen, Ratsmitglieder, umliegende Geschäftsleute. Die gilt es natürlich zu bewirten, das heißt nicht zu verköstigen mit einem Drei-Gänge-Menü, sondern ein Getränk und einen kleinen Snack, um nette Gespräche zu führen und in Kontakt zu kommen. Ich danke dir nochmals für den Glück. Gerne. Okay, danke für die Erklärung, Steffi. Ja, es hilft ja auch den anderen Kreisen. Also ich weiß ja, dass ja auch da der ein oder andere Antrag schon mal kommt und das ist halt immer schwierig mit der Bewirtung. Okay, nichtsdestotrotz ist der Antrag damit angenommen. Ja, dann bedanke ich mich. Nicht zu danken. Dann geht es weiter mit dem Ticket 84586, Seitenteile für Pavillon. Antragsteller ist Andreas Ronig. Ronig, wie Honig, Mann. Ah, sorry. Schon verziehen. Andreas. Ja, uns weht's immer die Flyer weg. Okay, ist das jetzt Leg alles? Steine drauf. Ja, wir haben es bisher mit alten, gebrauchten Festplatten gemacht. Aber jetzt wollen die Leute immer die Festplatten haben, weil die so faszinierend aussehen. Nein, wir wollen aus unserem VKV-Budget einfach uns diese Dinger anschaffen, weil das tatsächlich durchaus Sinn macht, wenn man auf öffentlichen Plätzen, die gut durchlüftet sind, da steht mit seinem Tischchen. Und die hätten wir gerne. VKV-Budget brauchst du eh nicht weiter erklären. Ja. Jo. Deshalb wundere ich mich, warum hier so nachgefragt wird. Aber ich stehe Rede und Antwort. Nö, kein Problem, weil das Problem kenne ich auch. Wir stimmen das direkt ab. Okay, dann fange ich, wo habe ich denn eben gerade angefangen? Darf ich einen kleinen Vorschlag unterbreiten? Nein, nein. Okay. Die Woche ist, nur zur Anmerkung ganz kurz an der Stelle, die Woche ist ein bisschen konfus gelaufen, deswegen sind hier blöderweise einige Anträge aufgelaufen, die wir normal so locker im Umlauf gemacht hätten. Das ist diese Woche ein Ausnahmefall mal, dass hier so viel Kleinkram aufschlägt. Okay, danke für die Erklärung, Daniel. Dann fange ich... Du darfst bei mir anfangen. Steffi. Dafür. Sasa. Sasa ist wohl für... Sie muss telefonieren. Okay, mach ich weiter mit Maya. Ja, ich bin dafür. Daniel. Ja. Carsten. Ja. Christian. Ja, sicher. Ich bin auch dafür. Jens. Ja. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Ihr seid so lieb. Danke. Gerne. Natürlich sind wir das. So, jetzt kommen wir zu einem Ticket, der wohl gesplittet ist in zwei Teile. Das ist die Ticketnummer 84593, Antrag Teil 1, Ausleihung Doppeldeckerbus, Antragsteller Enavigo. Guten Abend nach NRW. Also mein Name ist Jürgen, aka Enavigo aus Koblenz. Einen Moment mal ganz kurz. Wir haben einmal den Antrag, der Landesverband LP beantragt die Ausleihung des Doppeldecker-Piratenbus für den 9.8. nach Koblenz. Die Begründung ist jetzt in zwei Teile mit reingerutscht. Das heißt, wir haben in Koblenz ein relativ großes Event. Ja, da kommt Marina Weißband, da kommt Bruno Kramm, wir haben eine Hüpfburg, wir haben eine große Bühne. Und es wäre natürlich schön, wenn der Piratenbus, Doppeldecker Piratenbus als Eyecatcher sowie auch als Backstage-Raum oder als Interviewraum in Koblenz wäre. Den Antrag hatte ich jetzt gestellt. Da hattet ihr noch nicht, ich sag einfach mal, den warmen Regen auf die Landesverbände verteilt und da war es bei uns ganz knapp. Das heißt, wir könnten das Budget jetzt auch selber tragen. Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn ihr uns im Wahlkampf trotzdem weiter unterstützen würdet. Okay, danke. Gibt es denn Fragen aus dem Vorstandsraum? Ist der Termin mit dem Harald abgesprochen? Ja, ich habe das mit dem Harald geklärt. Deswegen auch die Frage, wir wissen nicht genau, wie wir das mit den pro Tag 50 Euro, wenn das jetzt nur den Freitag wäre, das wäre aber nicht möglich, wenn wir den Bus zum Beispiel mit einem Fahrer in Oberhausen abholen müssten. Dann müssten wir ja dorthin fahren, den Fahrer dorthin fahren, den Bus hier hinholen. Ob wir das dann freitags, werden wir den nicht wieder zurückbekommen. Ob wir das Samstag schaffen, weiß ich nicht. Dann könnte es Montag werden. Dann wäre natürlich jeden Tag 50 Euro für uns schon immer mehr. Deswegen habe ich mit dem Harald gesprochen. Der hat dann auch gesagt, vielleicht könnte man auch in Verbindung von Antrag Teil 2, was gleich kommt, solchen gibt es unten in der mit dem Antrag 2 vielleicht auch Piraten aus Köln oder Bonn mitnehmen. Und der hätte wohl auch jetzt einen Fahrer aus Leverkusen und aus Köln, dass die vielleicht sagen würden, sie führen morgens hoch und abends wieder runter und es würden vielleicht noch ein paar Piraten uns vor Ort unterstützen. Ja, mit dem Organisatorischen für den Bus haben wir ja eigentlich nichts zu tun. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Der Harald hat gesagt, ich soll den Antrag stellen, sonst hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht. Mir ist wichtig, dass das für uns kostenneutral ist. Der Bus kann da runtergehen, wenn das Termin nicht passt, aber das muss kostenneutral für NRW sein. Der Meinung bin ich auch. Also ganz ehrlich, alles andere lehne ich ab. Wir haben die Gelder verteilt, das Zeug ist jetzt da. Der Bus kam gerne darunter, Eyecatcher, alles wunderbar, aber der Bus kostet uns keinen Cent mehr. Können wir mitleben, überhaupt kein Problem. Dann würde ich sagen, formal abgelehnt und alles weitere mit Harald ist zu besprechen, oder? Ja, sehe ich ähnlich. Also für das reine vom organisatorischen Ablauf, wie der Bus da hinkommt und so weiter, dafür haben wir ja unseren Harald, der sich darum kümmert. Okay, der ja jetzt im Moment leider nicht da ist. Dann sollten wir es trotzdem abstimmen. Gut, dann stimmen wir das ab und fangen bei Jens direkt oben an. Moment. Ja? Wenn wir den Antrag abstimmen, müssen wir den auch vorher ändern, so wie er von uns gewünscht ist. Sonst stimmen wir den so ab, wie er da steht. Richtig. Wir wollen ihn ja auch nicht abstimmen, sondern formal ablehnen, weil wir nicht dafür gibt es ja nichts abzustimmen. Müssen wir uns da nicht trotzdem dagegen? Wir stimmen den einfach ab. So. Gut, dann fangen wir bei dir an, Jens. Ich bin dagegen. Ich bin auch dagegen. Christian? Ja, dann dagegen. Carsten? Dagegen. Daniel? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Dagegen. Okay, danke. Maya? Dagegen. Sasa? Die ist immer noch nicht wieder da. Ach, ich sehe es gerade. Steffi? Auch dagegen. Okay, dann wurde der Antrag einstimmig abgelehnt. Dennoch viel Spaß mit dem Bus. Kommt ja jetzt noch der zweite Antrag, ne? Ja, dann kommt der zweite Teil. Auch Ticket Nummer 84593. Hat sich der eigentlich damit miterledigt? Eigentlich nicht, weil er in eine andere Richtung geht. Der geht eigentlich dahin, dass wir gerne hätten, dass der Vorstand NRW offiziell eine Unterstützung dieser Veranstaltung aussprechen würde, dass zum Beispiel KVs, die in der Nähe sind, Bonn, Siegburg, Euskirchen, dass er die ansprechen würde und sagen, dass es vielleicht was wert wäre, diese Veranstaltung mit zu unterstützen. Ich wusste nicht, wie man das richtig formulieren sollte jetzt. Also sprich, wir sollen auf unserer NRW-Liste bewerben, dass die Leute da hinfahren. Genau so. Und wir wollen dort auch mehrere Piraten-Pavillons aufbauen und so Themen-Pavillons aufbauen. Und wir sind in RLP relativ schwach besetzt und können da jede Unterstützung gebrauchen, dass einfach ein paar Piraten sagen, wir kennen uns ein bisschen mit Bildung aus, kommen dahin. Da steht auch unten ein Link drin, in der Wiki-Seite. Die Wiki-Seite wird morgen noch mal ein bisschen erweitert durch die Themen-Pavillons, wo auch zu jedem Themenpavillon ein Ansprechpartner ist. Wenn also aus Bonn einer sagt, ich habe ein bisschen Ahnung von BGE, von Bildung, Fracking, Fanrechte, suchen wir ganz besonders einen oder mehrere Leute und sagen, wir kommen für den Tag da hoch, würden wir uns riesig freuen. Dann wäre mein Vorschlag, schreibt doch eine E-Mail und schickt die an die NRW-Infoliste und wir schalten die dann frei, wo du einen offiziellen Aufruf machst. Ich würde fast überhaupt Bewerbung durch die Vorstandssitzung geschehen, aber gucken wir mal. Ja, wir können es doch einmal über die NRW-Info, weil heute Abend sind nicht so viele Leute da. Ja, also so eine Mail würde uns auch wirklich nicht wehtun. Würdet ihr in Rheinland-Pfalz dann die Mail schreiben, wo ihr alle Daten reinschreibt, was genau ihr haben wollt, und dann schickt ihr die an unsere Infoliste und wir schalten die dann frei. Damit erreicht es die NRW-Piraten und wird beworben. Okay, können wir machen, ja. Okay, was machen wir mit dem Ticket dann? Ich würde sagen, es ist behandelt. Da gibt es eigentlich... Also, wir können ja nicht offiziell unsere Mitglieder dahin schicken. Wir bewerben das so. Gut, okay. Die Mail wird dann bei uns direkt weitergeleitet und dann haben wir dieses Ticket behandelt. Ist das in Ordnung, NA Vigo? Ja, können wir mitleben. So, dass wir das einfach jetzt weitergeben. Würden wir uns freuen, ja. Sehr gerne. Okay, vielen Dank. Danke. Gut, dann geht es direkt weiter mit der Ticketnummer 84596 Go West Sommerfestival im Westpark, 28.07.2013, Teil 1. Antragsteller ist Tikan, ist der Bernd. Bist du da? Der Bernd ist zwar da, aber hat mich gebeten, das vorzustellen. Okay, dann. Ja, wir hatten die letzten Jahre immer wieder einen Aktionstag in Bochum, teilweise im Stadtpark. Das war meistens vor den Wahlen. Es ging halt darum, dass wir sozusagen so eine Art Auftakt geschaffen hatten damit. Und wir würden das dieses Jahr gerne wieder machen, diesmal in einem anderen Park. Eigentlich gerne mit Fahrradtour vorweg, auch wenn einige Piraten jetzt nicht so ganz fahrradaffin sind. Aber ganz viele Leute im Westpark und in der Umgebung sind halt also sehr fahrradaffin. Und da fahren unheimlich viele Leute als Startpunkt, als Endpunkt, als was auch immer, Zwischenshop vorbei. Und insgesamt, wenn das Wetter gut ist, dadurch, dass die Jahrhunderthalle daneben ist, das ist auch ein ziemlicher Eyecatcher, so Industriekultur und neuer Park und sehr viele junge Leute, die immer da sind. Und wir würden halt gerne was Familienorientiertes machen für mit Kindern, deswegen unter anderem auch den Markus dabei, dass er ein bisschen zaubert. Dann haben wir hoffentlich eine Band. Da habe ich eigentlich wollten die kommen. Es dauert nur noch etwas mit der Rückmeldung. Ja, und das wird eigentlich ein sehr, sehr schöner Event. Wir hoffen, dass das Wetter so toll bleibt. Wir haben in etwa 7 Piratenpavillons und den Bus aufgetrieben. Und ja, wir hoffen, dass es eine spaßige Aktion wird. Okay, gibt es denn da Fragen aus dem Vorstandskanal? Also die Kosten würden... Ja. Ja, eher wieder die übliche Frage. Warum wieder Landesbudget? Warum Landesbudget? Weil es halt was Übergreifendes ist. Es ist eigentlich was die Herner Piraten als Idee hatten. Nur der KV in Herne ist ein bisschen zu klein. Wir auch in Bochum sind auch ein bisschen zu klein. Deswegen, das wäre eigentlich schon das dritte Jahr in Folge, dass wir uns an den Landesverband wenden dafür, weil es halt eine überregionale Aktion ist. Die Kosten würden sich belaufen auf 311,46 Euro, sehe ich das richtig? Das sind 2 Anträge. Es geht auch darum, das erstmal vorzustrecken. Wir werden Spenden einsammeln und ich glaube, letztes Jahr ist das wohl ziemlich plus minus null irgendwie rausgekommen, soweit ich das gehört hatte. Und wie immer stehen die Spenden in keinerlei Zusammenhang mit diesem Antrag. Leute, gewöhnt euch dran. Sonst lehne ich so einen Kack ab. Ehrlich. Okay, lass die Spenden aus dem Antrag. Es war faszinierend, dass wir trotzdem Gelder sammeln konnten, obwohl wir ja den ganzen Tag in so einem Park waren. Okay, ich sehe gerade, Bakko ist auch im Kanal. Willst du irgendwas dazu sagen, Bakko? Ja, ich mag da gerne was zu sagen, weil Steff und auch Bernd, die waren häufiger bei den Sitzungen von der LG Events und wir haben darüber gesprochen und haben das auch so ein bisschen zusammen formuliert, wie das jetzt bei euch als Antrag gelandet ist. Also LG Events unterstützt das. Eigentlich hatte die Steff auch die Vollmacht, uns als Unterstützer einzutragen. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Egal, aber wir finden das gut. Wir würden uns freuen, wenn das auch so ein bisschen noch als Vernetzungstreffen für NRW-Piraten ja gelten könnte. Wir hatten keinen TDPA. Vielleicht können wir uns da noch mal so ein bisschen sammeln vor der heißen Wahlkampfphase. Und es gibt eben diese zwei Anträge, einen Kostenbeitrag, den der Landesverband zusteuern sollte von, weiß ich nicht, 300 irgendwas. Und Getränke werden verkauft zum Selbstkostenpreis und das Essen wird über AG Schnittchen verteilt und ja, die AG Events unterstützt das. Sorry, aber ich muss die Frage aufgreifen, weil ich die echt schön finde. Warum ist der Ketchup so teuer? Weil das ganz hervorragender Ketchup aus dem Schlachthaus ist. Ich weiß es auch nicht genau, aber das war der Preis, den wir da bekommen hatten und das ist so eine tolle selbstgemachte Blabla-Soße. Nicht so ein fieser, also nicht so, der Senf ist ja entscheidend billiger, ne? Und da sieht man, dass es halt eine ordentliche Soße ist. Also wenn Ketchup aus dem Schlachthaus kommt, würde ich mal fragen, ob da überhaupt Tomaten drin sind. Unschuldige Tomaten und glückliche Tomaten, ich bin mir da ganz sicher. Jedenfalls Fleischtumor. Wie werden die hingerichtet? Dürfen wir den Antrag ändern und etwas herausstreichen, weil ich den ansonsten ablehnen muss? Ich bitte doch sehr drum. In Zeile 675 steht das Wort Spenden und wenn du den Antrag nicht dahingehend ändern möchtest, muss ich ihn leider ablehnen. Dann streich es raus. Machst du das bitte, Claudia? Bin schon dabei. Ich nehme das nachher ganz raus. Okay. Gibt es denn weitere Fragen dazu? Ich möchte noch die gleiche Anmerkung machen, wie ich sie letzte Woche schon gemacht habe. Das ordentliche Vorgehen bei sowas ist, dass man sagt, es gibt zweckgebundene Spenden für dieses Fest. Die kann man vorher angeben. Im Nachhinein Dinge dafür noch zu spenden, geht so nicht. Lasst das. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Das wendet sich jetzt auch nicht nur an Steff, sondern an alle, weil wir das immer, immer wieder haben. Nein, im Nachhinein spenden, wenn sich da noch einer zu entschließt, das würde ich jetzt nicht verneinen. Nur sollte man nicht sagen, wir werden dann danach spenden, um das Geld wieder reinzubringen. Das geht halt so nicht. Das war ungefähr das, was ich meinte. Ich bin nur erkältet. Kein Problem, ich helfe dir gern. Der Satz war von mir, Entschuldigung, dann habe ich da was missverstanden. Das war so ein bisschen angedehnt an das System, wie die TDPAs laufen. Wenn das nicht richtig gut ist, dann bitte umformulieren. TDPA ist auch immer noch eine ein bisschen andere Geschichte, weil es da halt um politische Arbeit geht. Gut, mit dem geänderten Teil, wollen wir denn diesen Antrag jetzt zur Abstimmung bringen? Bitte. Gut, dann fange ich bei Steffi an. Ich bin dafür. Sasa? Dafür. Maja? Dafür. Daniel? Na gut. Carsten? Ja, dafür, Entschuldigung. Okay, nochmal Carsten? Immer noch, jo. Christian? Ja, dafür. Ich bin auch dafür. Jens? Ja. Gut, dann ist der Antrag einstimmig angenommen und kommen jetzt direkt zum zweiten Teil. Und zwar ist das auch wieder Ticketnummer 84596 Go West Sommerfest Teil 2. Magst du den auch nochmal vorstellen? Ja, also prinzipiell fast das gleiche in Grün. Nur, dass es da, kleiner Augenblick, dass das halt der Finanzantrag ist und da geht es dann um so Dinge wie Bierbänke, ein Mietwagen, dass das Zauberzubehör plus dem Zauberer, vor allen Dingen das Zauberzubehör auch nach Bochum kommen kann. So langweilige Dinge wie Abrissschalen für Würstchen, Servietten, Becher und halt Müllsäcke, Gasflaschen, halt so das ganze Gedöns, um das mal salopp auszudrücken. Ah ja, und den Stromanschluss, denn wir würden ja gerne GEMA-freie Musik spielen und die GEMA-frei musizierende Band ist halt sonst ein bisschen leise. Okay, haben wir Diskussionsbedarf? Einmal die Kollegen gefragt. Gibt es Anmerkungen? Oh, GEMA-frei musizierende Livebands. Du, die sind echt hörbar. Ja, aber nein, ich meine, stellt euch darauf ein, dass eventuell trotzdem zu nah in den Area geben kann. Tja, damit müssen wir leben, aber das ist die Band, die auch in Bochum beim BPT gespielt hatte, abends bei der... Achso, doch, bei denen ist das in Ordnung. Die ignoriert die GEMA anscheinend. Gut, dann bringen wir das auch zur Abstimmung. Dann fange ich bei Jens diesmal an. Jens? Jo. Ich bin auch dafür. Christian? Ja, bitte. Carsten? Mhm. Daniel? Ja. Maja? Yep. Sasa? Yep. Steffi? Ja. Gut, dann ist der zweite Teil auch einstimmig angenommen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank. Ihr seid natürlich alle ganz, ganz herzlich eingeladen, am 28. nach Bochum zu kommen. Am 27. ist ja bei uns auch Demo. Und am 28. treffen wir uns halt alle im Westpark zwischen 12 und 18 Uhr und sagt, bringt die Kinder mit, bringt die Tiere mit, bringt die Picknickdecken mit und vielleicht noch irgendwie ein Salätchen, wenn es halt nicht nur Würstchen sein sollen. Und es wird sich echt klasse. Okay, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass Piraten zahlreich erscheinen werden. Danke, tschüss. Ciao. So, dann kommen wir weiter zum nächsten Ticket. 84589. Rückkosten für Direktkandidatenflyer. So, einen Moment. Die Claudia wollte sich ja nochmal zu Wort melden. Ja, nur ganz allgemein. Ihr habt mir mit dem Antrag heute irre viel Arbeit gemacht. Wenn ihr Anträge schickt, dann bitte nicht irgendwo als PDF oder sonst was einfach nur angehängt, wenigstens als Text. Ich habe fast eine Stunde gebraucht, bis ich das eingefügt hatte. Ja, dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Du bist nicht der Erste. Das nächste Mal werde ich mich dran halten. Sorry nochmal. Das wäre total lieb, danke. Okay, danke für den allgemeinen Hinweis, Claudia. Dann kommen wir jetzt zurück zu dem Ticket 84589, Rückkosten für Direktkandidatenflyer, Wahlkreis 145, Martin Böckel. Antragsteller ist der Kujo, der ja auch schon da ist. Ganz genau, also das muss Druckkosten heilen, da ist ein D verloren gegangen, großes. Okay, Claudia? Also geht um die Druckkosten für den Direktkandidatenflyer, Wahlkreis 145, Martin Böckel. Und zwar ist ja beschlossen worden vom Landesvorstand, dass für jeden Wahlkreis 100 Euro für Materialien für den Direktkandidaten zur Verfügung stehen. Und wir haben den Flyer jetzt soweit entworfen. Der wird jetzt gerade von den Kreativen erstellt. Wir wollen dort 10.000 Stück bei Saxoprint bestellen, kosten 74,60 Euro und die möchten wir gerne aus diesem 100 Euro Budget bezahlen lassen. So, gibt es Anmerkungen dazu? Fragen? Nee, VKV und durch, oder? Ja. VKV. VKV wäre, wenn die 100 Euro bei uns im VKV-Budget drin wären. Das sind ja die 100 Euro... Doch, ist es, Martin. Wir haben die 100 Euro aufs VKV quasi draufgeschlagen. Rein verrechnungstechnisch ist es ein VKV-Antrag. Wir haben nur euer Budget erhöht. Okay, ja gut. Dann entsprechend ist alles geklärt. Eine Rückfrage hätte ich allerdings noch. Die Frage ist, wie schnell wird, wenn dort eine Rechnung erstellt wird, das bezahlt? Weil es muss ja jemand in die Vorkasse gehen dort erstmal bei Saxoprint. Wir werden wahrscheinlich, also ich sag mal, ich hatte Erfahrung, jetzt 6 Wochen hat das gedauert für eine andere VKV-Geschichte. Wir werden bei Saxoprint wahrscheinlich keine 6 Wochen Zahlziel bekommen. Und da wird jetzt jemand privat wohl in die Vorkasse treten müssen. Wie lange ist momentan die Laufzeit, bis solche Sachen bezahlt werden? Nein, wir können mit den, wenn Saxoprint das anbietet, die Flyer-Alarm, können wir mit Kreditkarten bezahlen. Das heißt, wenn irgendwer mir das schickt, das heißt den Link, genau das Produkt, die Anzahl und so weiter, dann können mit Lieferadresse natürlich, dann können wir das bestellen. Ja, aber wenn es über Kreditkarte geht, Carsten, bitte achte darauf, dass wir die Rechnung kriegen. Ansonsten kann ich dir sagen, haben wir keine 6 Wochen mehr. Dadurch, dass wir jetzt das Team haben, sind wir natürlich sehr, sehr schnell mit den Zahlungen. In der Regel schaffen wir ein normales Zahlungsziel von 2 Wochen. Okay, ja, dann ist alles gesagt. Danke, dann bin ich auch wieder weg. Gut, dann schreiten wir auch direkt zur Abstimmung und fangen bei Steffi an. Dafür. Sasa? Dafür. Maja? Jo. Daniel? Der hat eben geschrieben, dass er AFK ist. Ja, er schrieb auch, dass er wieder Reh ist, also wieder ja. Da. So? Ich? Ja. Okay, Daniel ist auch dafür. Carsten? Jo. Christian? Ja. Ich bin auch dafür. Jens? Ich bin auch dafür und hätte eine Bitte für Abstimmung zum VKV-Budget. Gerne. Dann magst du einfach, ja, magst du das nächste Mal einfach fragen, wer ist dagegen, wer enthält sich und wenn das keiner ist, ist es dafür. Da sparen wir doch Zeit. Nein, proaktives Abstimmen. Auch bei VKV, wir sagen zu denen noch ja. Was denn jetzt? Da wir noch 2, 3 haben und das sonst nicht mehr vorkommt, ist eigentlich auch fast egal, ne? Okay, Jens. Gut, dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum nächsten Ticket. Das ist die 84590 Essen. Pavillon für 2. Wahlkreis. Frank Fitzke. Frank, bist du anwesend? Jo, hi, Abend. Könnt ihr mich hören? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ist noch ein Nachzügler. Es gab da ein Kommunikationsproblem. Wir haben letztens zwei Sätze Seitenwände gekauft in der Annahme, dass wir einen zweiten Pavillon hätten. In Wirklichkeit hat sich herausgestellt, dass der Stammtisch mit dieser Bestellung der zwei Seitenwände auch einen zweiten Pavillon hat, was ich hiermit dann nachhole. Okay, gibt es da Fragen? Nein, VKV. So, dann, wie wollen wir es machen? Nach Jenseits-System oder schnell abstimmen? Das ist der letzte. Gut, wir, wir stimmen schnell ab. Jens? Ja. Ich bin auch dafür. Christian? Ja, bitte. Carsten? Hm. Daniel? Ja. Maja? Jo. Sasa? Jupp. Steffi? Ja. Angenommen. Gut, dann ist... Vielen Dank. Noch zur Information. Die letzte Bestellung beim P-Shop ist so gelaufen. Wir haben eine Proforma-Rechnung an den Schatzmeisterei geschickt oder die Proforma-Rechnung an die Schatzmeisterei und am nächsten Tag wurde sie bezahlt. Also das geht sehr gut momentan. Danke. Danke für die Info. Super, danke. Gut, dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten LAFO-Sitzung. So, da haben wir einmal die Ausrüstung Infostand Siegen-Wittgenstein, wurde angenommen. Dann geht es weiter mit der Ticketnummer 84215, Druck Prism Flyer aus VKV-Mitteln, Hamm, angenommen. Dann geht es weiter mit der Nummer 83647, Bereitstellung von Finanzmitteln, Anmietung eines Transportfahrzeugs, wurde auch angenommen. Dann geht es weiter mit der Ticketnummer 83699, Werbung bei Bochum Total, wurde auch angenommen. Dann geht es weiter mit der 84132, Beauftragung für das Verwaltungsportal, auch angenommen. Dann geht es weiter mit der Ticketnummer 84347, Bestellung Netzneutralitätsflyer im P-Shop aus VKV-Mitteln, Hamm, wurde auch angenommen. Nächstes Ticket, 84513, Bereitstellung von Finanzmitteln für Equipment, Backup Server, Outsourcing Location, wurde auch angenommen. So, damit sind wir auf jeden Fall durch und kommen jetzt zu Sonstiges. Jens, ich sehe da einen Eintrag von dir, Themenflyer. Genau. Ich würde mich einfach hinter dich dann hängen mit diesem ganzen Werbemittelkram und Plakaten, okay? Okay. Also, es geht darum, dass wir unsere Themenflyer bestellen wollen, die wir für den Wahlkampf haben. Es ist ja eine Reihe von Themenflyern veröffentlicht worden. Es wurde gesagt, welche davon toll sind und welche davon nicht toll sind. Ich habe mich heute auch nochmal mit dem Thomas Heinrichs dazu kurz geschlossen. Wir müssen bestellen und deswegen wollte ich hier einmal das Gespräch eröffnen, welche Themen wir für NRW haben wollen. Ich bin mir sicher, wir müssen nicht jeden einzelnen dieser Themenflyer bestellen. Und habe mir ein paar Gedanken gemacht, welche davon wichtig sind für uns zurzeit und welche wir bestellen sollten. Meine Empfehlung wäre es, nicht mehr als 8 verschiedene Themenflyer zu haben. Da es im Moment so ein brennendes Thema ist, wäre mein Vorschlag, dass wir den Datensicherheit und den, also Datenschutzflyer und den Prism-Flyer natürlich selbstverständlich bestellen. Jetzt muss ich mal eine Liste gucken, einen Moment. Den Fracking-Flyer, der ist nämlich auch noch sehr, sehr gut geworden. Fanrechte haben wir da ja raus. Den Umweltflyer, welchen hatte ich noch drauf? Ich glaube, das war die ich hatte und wollte hier zur Debatte stellen, welche noch gewollt sind. Wenn ich dir kurz sagen kann, was meine Empfehlung zu dem Themenflyer ist, ich würde 6 Themen nehmen. 6 Themen, okay. Weil, das kann ich dir auch ganz kurz erläutern, ich habe eine Summe von 11.836 Euro alleine für Themenflyer hier stehen. Nimmst du ein Thema mehr, sind wir direkt bei 13.800 Euro und ein paar zerquetschte. Ich erkläre noch, wie sich das zusammenwürfelt nachher, aber das sind schon gute Sprünge. Habt ihr irgendwo eine Liste, welche Themenflyer es alle gibt? Ich hätte sie, wäre mein Browser nicht gerade abgestürzt. Ich hasse diesen Rechner. Ich will meinen Rechner wieder haben. Wessen Rechner hast du jetzt beleidigt? Ich habe eine uralte Gurke beleidigt, die noch in meinem Büro rumsteht. Und die hat's verdient. Bäm. Streichen Sie, sonst gibt sie doch auf. Ich gehe mal davon aus, dass die Themen identisch sind mit der Liste des Tickets, was ich mal weitergeleitet habe. Das wäre Ticket ja, genau. Nummer 83754. Dazu noch eine Anmerkung. Ich werde, ich habe, was die beiden noch nicht gesetzten Themen anging. Kultur- und Urheberrecht habe ich zumindest, Tubo hatte mal, also aus Bayern, mal was aufgesetzt. Das haben wir entsprechend lekturiert. Der Text dafür ist fertig. Ich muss dem morgen noch anrufen, mal gucken, wie weit die Setzung dieses Flyers ist oder in welche Richtung das jetzt gegangen ist. Aber textual ist der eigentlich auch zumindest vernünftig lekturiert. Ja, das wollte ich sagen. Die werden auch alle vor dem Druck natürlich nochmal lekturiert. Nur mal gerade kurz zum Verständnis, der Themenflyer Umwelt, ist das der Fracking-Flyer? Nein, es gibt einen Umwelt- und Verbraucherschutz und es gibt einen für Fracking. Okay. Und wir drucken die selber, ne? Ja, ja. Mit den Vorlagen des Bundes oder mit eigenen? Wir nehmen die Vorlagen des Bundes und wenn wir Fehler finden, korrigieren wir die da raus. Solzgen, du wolltest dich einmal melden dazu. Danke, dass du es gesehen hast. Und ja, ne? Entweder so, ja. Ja, zu den Vorlagen. Ich habe ja die Version 1 gesehen. Ich habe euch daraufhin oder darauf auch schon mal angesprochen. Ich kann die Version 1 gerne auch nochmal in den Kanal posten, dass sich die Mitglieder einen Eindruck davon verschaffen können, worüber wir hier reden, weil ich denke nicht, dass das jedem hier im Raum oder im Kanal bewusst ist. Ich habe, das wurde schon mal im Mumble thematisiert unter den Mitgliedern, die Flyer, die da vom Bund in Rede sind und die Version, die mir bis dato vorgelegen hat. Ich habe da bei Paki gestern nochmal rückgefragt. Er sagte, die seien, er hätte beim Jestan, der ja dafür verantwortlich ist, auf Bundesebene nachgefragt, die seien wohl immer noch nicht abschließend fertig. Sofern das Grundlayout so bleibt, wie es war, denke ich nicht, dass unsere Mitglieder damit sehr zufrieden sind. Ich habe auch mit Gaga darüber gesprochen, die auch ihrerseits als Kreative von den kreativen NRW hatte ich sie angesprochen, insbesondere aufgrund der gestalterischen Aspekte der Themenflyer. Auch sie hatte nicht nur einen kleinen Kritikpunkt anzumerken, sondern einiges an Kritik vorzubringen, sah sich aber durchaus in der Lage, dass wir das auch hier irgendwie doch noch, ich weiß, die Zeit ist knapp, aber ich sehe eben auch die Problematik und wir wollten ja hier das gerne diskutieren. Ich sehe das Problem, dass wenn die Mitglieder die Flyer nun wirklich nicht in Ansätzen irgendwie vertretbar und gut finden, wie sollen die Mitglieder diese dann mit Freuden auch bei den Infoständen verteilen? Solzgen, ich gebe dir mit praktisch allem, was du gerade gesagt hast, recht. Deswegen werden wir sowohl über das Design als auch über den Text nochmal drüber bügeln, weil wir die sowieso selber drucken. Das heißt, wir nehmen diese Dinger, korrigieren die Bugs raus und drucken die bei uns im Landesverband. Ich gebe dir recht, die Version 1 ist zum Teil grottenscheiße. Stellt ihr die vorher nochmal vorab, dass man die mal angucken kann oder so, oder lassen wir uns dann quasi überraschen als Mitglieder? Also zum einen vertraue ich den Kreativen, dass die ein anständiges Design hinbekommen. Das haben die bis jetzt immer hinbekommen und inhaltlich werde ich auf jeden Fall den AKs das nochmal vorstellen, die dafür zuständig sind, damit die dann nochmal drauf gucken. Okay, finde ich super. Ich habe volles Vertrauen zu Gaga und wenn das die Kreativen von uns nochmal überarbeiten oder da nochmal drüber gucken, dann mache ich mir da auch persönlich wenig Gedanken. Also, nachdem ich mir diese Version ja angeschaut hatte, da warst du ja mit dabei, Solzgen, muss ich sagen, also schlimmer kann man es nicht mehr machen. Es kann nur noch besser werden. Oh doch, Ali, schlimmer geht's immer. Mach mir keine Angst. Aber wir kriegen das hin. Wie gesagt, die Kreativen gucken nochmal übers Design drüber, die AKs nochmal über den Text, die schreibe ich nochmal alle an im Laufe der nächsten Woche und dann bestellen wir die Dinger. Hier ging's jetzt nur darum, welche Themenbereiche wir haben wollen. Du sagst 6, Carsten, ja? Vom Finanziellen her. Also ich ja, das ist ja ein nicht ganz unbedeutender Punkt. So, also nach der Kalkulation, die ich halt gemacht habe, würden wir insgesamt für das Land NRW 540.000 Themenflyer kaufen. Okay, 9 Flyer sind angegeben und 6 würdest du gerne haben. Das wird jetzt ein bisschen schwierig dann auszusuchen. Ali, ja? Liest du dir nochmal von oben nach unten vor, welches sind, weil, wie gesagt, mein Rechner zickt wie blöd. Okay, wir haben Themenflyer Bildung, Wirtschaft, Datenschutz, Umwelt, Demokratie, Sozial, Open Government, Gesundheit und Inklusion als letztes. Okay, und jetzt nochmal langsam, dass ich es mitschreiben kann. Entschuldigung. Also Bildung, Wirtschaft, Datenschutz, Umwelt, Demokratie, Sozial, Open Government, Gesundheit und zu guter Letzt Inklusion. Und bezüglich Kultur und Urheberrecht muss ich morgen nochmal Rücksprache halten. Und den Fracking Flyer gibt es noch. Die 6 ist nur eine Empfehlung von mir. Ihr könnt auch 7, 8 und 9 nehmen. Wird halt nur teurer werden. Hätten wir denn das Geld? Also bei den Flyern würde ich kurz, inhaltlich was zu den Flyern sagen. Den Inklusionsflyer, so schön er inhaltlich ist, würde ich gern rausstreichen, weil er nicht zu unserem Wahlprogramm gehört, sondern es bloß ein Positionspapier ist, weil es auf dem Parteitag die 2/3 nicht geschafft hat. Insofern könnte ich da guten Gewissens verargumentieren, warum der nicht dabei ist. Dann haben wir schon mal einen Themenbereich gespart. Würdet ihr mir da folgen bei der Argumentation? Ja. Yep. Also Fracking finde ich jetzt für NRW schon sehr wichtig. Sehr wichtig. Der Fracking Flyer ist vor allen Dingen von der Qualität sehr gut, weil der auch inhaltlich aus NRW kommt. Also an dem Fracking Flyer setze ich auf jeden Fall einen dicken Haken dran. Ich würde mich gern nochmal mit Leuten zusammensetzen und gucken, ob man den Demokratie-Flyer und den Open Government Flyer irgendwie merchen kann, ob man da einen draus machen kann. Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also das passt thematisch gut zusammen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wenn man da einen Flyer draus machen könnte, finde ich das super, aber sollten wir auf jeden Fall was zu haben. Die entscheidende Frage ist eher, wie legen wir uns das vernünftig auf welche Themen fest? Genau, deswegen wollte ich einmal kurz zu den Themen eine Einschätzung geben, was ich wichtig finde und würde das von oben nach unten einmal durchgehen. Der Bildungsflyer ist irgendwie mittelgut, habe ich mir sagen lassen. Wirtschaft kann ich leider überhaupt nicht mal einschätzen, wie gut er geworden ist. Datenschutzflyer halte ich im Moment für wahnsinnig wichtig, dass wir den haben. Über den Umweltflyer muss auf jeden Fall nochmal drüber geguckt werden vom Design. Das Thema Umwelt- und Verbraucherschutz ist mir persönlich sehr wichtig. Deswegen würde ich es reinnehmen. Es ist aber für uns generell nur ein Randthema. Open Government und Demokratie in einem. Zum Sozialflyer habe ich sehr gemischtes Feedback bekommen. Gesundheit gilt als sehr gut. Fracking und Urheberrecht ist halt noch gar nicht fertig. Der Fracking ist wirklich grandios. Es ist schwierig zu entscheiden, welche davon raus sollen. Und ganz konkret könnte ich gerade um 2 kürzen, sprich um Inklusion und Demokratie und Open Government in einen packen. Ich kann auch auf Wirtschaft verzichten. Ich bin der Meinung, keiner wird uns sowieso für unser Wirtschaftsprogramm wählen, deswegen könnt ihr vollkommen raus, meiner Meinung nach. Mal eine Frage, da wir noch die ganzen alten Fracking-Flyer im Bestand haben und auch noch in der Berti sind, ist der Inhalt denn ein anderer geworden? Ja. Aussage von Dannebot auf meine konkrete Nachfrage war, dass wir diese Flyer, die wir dort haben, bitte nicht mehr einsetzen. Okay, eine Frage in den Sprecherraum. Wer hat noch was dazu zu sagen, weil ich noch Blackbird und Pac-Man sehe? Sonst würde ich euch bitten, einfach nochmal runterzugehen. Ich wollte eigentlich nur kurz mal darauf hinweisen, dass die AG bedingungsloses Grundeinkommen auch wohl noch einen Flyer entworfen hat. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt unter sozialem Thema für einen Flyer davor liegen habt. Das ist der von den Sozialpiraten, der Flyer. Das sind die uns jetzt vorliegen zum jetzigen Zeitpunkt. Also da finde ich aber auch schön, also da sollten wir inhaltlich auf jeden Fall was zu haben, wenn da eventuell dann der Sozialpolitik-Flyer noch ergänzt werden kann zum BGI, weil das ist, da sind wir halt nun auch die Einzigen, die es im Wahlprogramm stehen haben. Ja, aber definitiv merchen. Trotzdem die Frage, wie legen wir jetzt hier irgendwas fest? Schwierig. Was ist denn mit Kultur? Wäre bei Urheberrecht dabei. Nein, wär's nicht. Wär's nicht. Zur Kultur weiß ich gar nichts. Das war dann nur der Hinweis aus dem Ticket, dass halt zu den beiden Themen noch was gemacht werden soll. Und wie gesagt, textlich haben wir Urheberrecht fertig. Ich muss dann morgen nochmal Rücksprache halten und gucken, wie das mit der Setzung aussieht. Also ich habe zwei Flyer, auf die ich verzichten könnte. Man möge mir verzeihen, das ist einmal Wirtschaft und einmal Kultur. Also wobei Wirtschaft ich generell gern drin lassen, nicht unbedingt, weil das jetzt einer unserer Schwerpunktthemen ist, aber weil das ein sehr wichtiges Thema auch innerhalb des Wahlkampfes sein wird und die Leute uns darauf ansprechen. Also Wirtschaftsfragen selber habe ich bisher noch gar nicht abbekommen. Ja, wir schon eine Menge. Ist vielleicht regional das unterschiedlich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei mir hier auf dem Land die Leute groß nach Kultur fragen. Da ist eher ja immer, wann, was ist denn hier mit den Steuern und warum haben wir so wenig Geld in der Tasche? Aber Kultur, das ist dann eher so, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher für die Großstädte. Oder ja, ja. Münster ist natürlich eine Studentenstadt, ist natürlich was völlig anderes. Nee, nicht Kultur, der Wirtschaftsflyer. Kultur sehe ich auch eher nicht so, könnte ich auch drauf verzichten. Aber den Wirtschaftsflyer finde ich wichtig. Nee. Wie gesagt, da muss ich den Arbeitsstand, werde ich morgen dazu erst erfahren, zu dem, auch zu Kultur werde ich dann morgen nachhaken, ob der überhaupt schon angeleitet wurde. Weil wenn nein, dann kann man das halt vergessen. Ja, und wie gesagt nochmal, also ne, ich könnte auf den Kultur auch verzichten, wenn es denn da jetzt einen gäbe. Der steht hier auf der Liste auch noch gar nicht drauf. Deswegen müssen wir darüber eigentlich gar nicht so doll diskutieren. Aber er steht im Pad. Stimmt. Hat mir jemand diktiert. Ich kann noch wieder rausnehmen. Also ja, steht tatsächlich muss ich mit Urheberrecht. Solzgen auch recht geben, nach dem momentanen Status, wie die Flyer aussehen, müssten wir in den Wirtschaftsflyer sehr viel Arbeit stecken. Deswegen würde ich ihn zum jetzigen Zeitpunkt eher rausnehmen. Ja, wir hatten ja gerade gesagt, dass wir jetzt nicht da konkret den Inhalt, der da bereits drinsteht, oder das Design bewerten, weil da noch dran gearbeitet wird. Ich finde halt das Thema an sich halt wirklich wichtig, weil das bewegt halt schon recht viele Menschen. So, Eurokrise und so. Sollen wir mal so ganz krude Sachen machen? Ich weiß, die Claudia hasst mich jetzt. Aber wir approvalen die jetzt einfach und die 7 häufigsten oder sowas nehmen wir. Oh Mist. Könnt ihr machen, ich habe die Auflistung ja da stehen, insofern. Darf ich noch eine kurze Anmerkung zum Wirtschaftsflyer machen? Klar. Okay, bei dem Wirtschaftsflyer, Sasa, ich bin vollkommen bei dir im Hinblick darauf, dass das ein wichtiges Thema ist. Allerdings würde ich nicht nur vom Gestalterischen, sondern auch gerade inhaltlich sagen, ich würde davon abraten, auch nach einer Überarbeitung, weil das Thema Wirtschaft in unserem Programm, es steht zwar jetzt was drin, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nichts, was uns wirklich nennenswert von anderen Parteien abgrenzt. Und bevor wir da irgendwelchen weichgespülten oder noch sehr vagen und unkonkreten Kram, nenne ich es jetzt mal, reinschreiben, wäre meine Empfehlung, doch wirklich darauf zu verzichten, weil wir Piraten, glaube ich, auch mit diesem Thema in diesem Wahlkampf nicht mehr landen und punkten können und auch nicht wahrgenommen werden beim Thema Wirtschaft. Und dann, wie gesagt, ich würde ihn nicht nehmen, auch nach einer Überarbeitung nicht, weil keine Abgrenzung, keine konkreten Sachen wirklich im programmatischen Teil, so würde ich nicht machen. Also wenn es danach geht, womit wir Piraten speziell punkten können, dann finde ich eine Argumentation, dass wir Datenschutz, Prism, Netzpolitik und Demokratie nehmen. Punkt. Also Kernthemen, wo wir uns definitiv von anderen sehr abgrenzen, sollten wir schon nehmen. Also bin ich, ne? Also ja, das, was danke. Unsere Alleinstellungsmerkmale sind, das schon könnten wir noch gucken halt. Ja, dafür gehört halt eben Sozialpolitik im Hinblick aufs BGE auch für mich dazu, weil da sind wir auch die Einzigen. Und beim Thema Bildung auch unsere Vorstellung eines anderen Systems, da sind wir auch, stehen wir auch relativ alleine mit da. Urheberrecht. Ja, jetzt packt nämlich jeder seine Lieblingskinder aus. Ich finde das mit dem Approval ganz gut, wenn jeder halt dazu ja seine Stimme abgeben kann. Ich bin da ja relativ neutral bei den ganzen Flyern. Also ich, ich weiß, dass wir so viele Themenflyer haben wollen wie möglich. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz nochmal in die Waagschale werfen, dass es vielleicht 3 bis 4 Themen gibt, zu denen wir häufig angesprochen werden, wo wir wirklich auch Flyer brauchen, die wir den Leuten mitgeben. Für die Sachen, die wir nicht so häufig angesprochen werden, wollen wir ja auch das Wahlprogramm zum Ausliegen und Nachlesen da haben. In dem Fall denke ich wirklich, dass wir darüber nachdenken sollten, was sind unsere absoluten Kernbereiche, wo spricht man uns Kompetenz zu und was davon können wir an einem Infostand auch gut darstellen. Und möchte einfach sagen, dass wir uns ruhig in diesem Wahlkampf auf Kernthemen konzentrieren können, weil das, was uns bisher immer als Nachteil ausgelegt worden ist, ihr seid doch die mit dem Internet, ist im Moment bei der momentanen Themenlage ein Vorteil. Ja, aber da wirst du auch wahrscheinlich auf unterschiedliche Meinungen stoßen, was Kernthemen sind und was nicht. Also klar definiert ist das nicht. In Teilen gehört für mich einfach auch Bildung und Sozialpolitik auch mit dazu. Ich finde Datenschutz aber auch genauso wichtig. BG ist keins, Bildung ist eins. Ganz einfach in der Parteihistorie ablesen. BGE ist kein Kernthema. BGE kam deutlichst später dazu und ist irgendwie auch nur... Gott, das kann man jetzt verstehen, dass ich gegen das BGE bin, das bin ich nicht. Aber es ist irgendwie mit 2 Stimmen Mehrheit oder sowas in Soest auf dem Parteitag beschlossen worden. Also es ist kein Kernthema. Okay, auch wenn Leute das... Es ist ein Thema, das uns unterscheidet. Das ist richtig. Okay, ja, dafür bin ich einfach noch nicht lang genug dabei. Danke so für das, für die Infos. Jens ja auch nicht. Nö, ich auch nicht. Aber deswegen kann ich das trotzdem wissen. Ich wusste es halt eben nicht, sorry. Okay, wollen wir jetzt einen Weg finden, wie wir das jetzt lösen können? Wir können ja erst, machen wir per Approval einfach, können erstmal unseren Namen dahinter taggen und dann, wie gesagt, wegen dem einen schönen Thema, was ich, mein Lieblingsthema natürlich, melde ich mich morgen, ob der überhaupt reinkommen kann, ob das noch einen Sinn hat. Claudia, sollen wir alle einzeln unsere Namen hinschreiben oder soll jeder... willst du die Themen einmal abfragen oder wie machen wir es? Wie ist es dir am liebsten? Für das abzufragen, weil in der Aufzeichnung kann keiner nachvollziehen, wer was wohin geschrieben hat. Finde ich nämlich auch. Dann magst du das abfragen oder soll der Ali das machen? Das soll der Ali bitte machen. Ich schreie schon, wenn ich nicht hinterherkomme. Okay, wie mache ich denn das jetzt am besten? Fange ich von oben nach unten an? Ja, von oben nach unten. Bei beiden Listen bitte. Bei beiden. So, dann Pac-Man? Hallo Pac-Man, kannst du Push-to-Talk anmachen oder runtergehen? Okay, gelöst. So, dann lass uns bei Bildung anfangen. Jens? Ja. So, ich bin auch für Bildung. Schreibst du das mit? Ja, ich schreibe das mit. Okay. In der unteren Liste schreibt sie gerade. Ach so, okay. So, dann geht's weiter mit Christian. Ja. Carsten? Erstmal finde ich gut, dass du für Bildung bist, Ali. Ja. Hey, Daniel? Ja. Maya? Ja. Sasa? Ja. Steffi? Ja. Gut, dann sind wir damit durch. Dann geht's weiter mit Wirtschaft. Jens? Nope. Ich bin auch dagegen. Stopp. Ich hatte erstmal nur die Füllstimmen dahinter, oder? Du musst es auch gar nicht so krass. Kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ja, okay. Nochmal von vorne, bitte. Du musst doch nur die Dafürstimmen machen. Es ist Approval, es gibt keine Enthaltung. Wollte ich gerade sagen. Das ist aber leichter, wenn ich es so mache, sorry. Okay, machen wir es halt nach dem System. Wirtschaft, Jens. Nope. Ich bin auch dagegen. Christian? Dagegen. Carsten? Enthaltung. Daniel? Dagegen. Maya? Enthaltung. Sasa? Enthaltung. Steffi? Dafür. Okay, dann warte ich, bis Claudia das alles niedergeschrieben hat. Jupp, und danke, wer auch immer es war. Gut. Jawohl, Schatzi. Gut, machen wir weiter mit Datenschutz. Jens? Ja, klar. Ich bin auch dafür. Christian? Ja. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Maya? Jo. Sasa? Definitiv, ja. Steffi? Ja. Okay, dann geht's direkt weiter mit Umwelt. Jens? Ja. Ich enthalte mich. Christian? Nein. Carsten? Ja. Daniel? Dagegen. Maya? Ich enthalte mich. Sasa? Dagegen. Steffi? Enthaltung. Okay. Bist du soweit, Claudia? Mhm. Gut, Demokratie. Sekunde. Stimmen wir mit 7 Leuten ab? Nope. Ali, Entschuldigung, wie hast du abgestimmt? Ich war dagegen. Enthaltung, Entschuldigung. Enthaltung beim Approval. Ihr seid echt lustig. Ah, mein Gott, dann bin ich halt dagegen. Mimi. Jetzt ist es vorbei. Okay. Jetzt nachher wieder um, aber für mich ist es im Moment so jetzt leichter. Gut. Bei der Abstimmung packen wir den Demokratie und Open Government hier zusammen? Ja, bitte. Okay, Jens? Dafür. Ich bin auch dafür. Christian? Dafür. Carsten? Ja. Dani? Daniel? Ja. Maya? Ja. Sasa? Dafür. Steffi? Ja. Gut, dann geht's weiter mit Sozial. Jens? Ja. Ich bin auch dafür. Christian? Ja. Carsten? Nein. Daniel? Dagegen. Maya? Ja. Sasa? Ja. Steffi? Ja. Gut, dann geht es weiter mit Gesundheit. Jens? Nope. Moment. Ach ja, ich bin Open Government, haben wir zusammengezogen, ne? Genau. Dann bitte noch ein Vermerk ins Protokoll, bevor wir weiter abstimmen. Okay, kannst du das kurz machen, Claudia? Sind damit überhaupt alle einverstanden oder hat da jemand eine Gegenstimme? Ja, es war eigentlich einstimmig angenommen, dass wir die zusammenlegen. Also es gab zumindest keine Widerworte. Nee, ich wollte es mal explizit nur noch mal klarstellen. Okay. Gut. Es ist auch hinterlegt worden, Demokratie plus Open Government. Dann geht's weiter mit Gesundheit. Jens? Immer noch dagegen. Ich bin gegen Gesundheit. Ich bin auch dagegen. Christian? Dagegen. Carsten? Nein. Daniel? Nein. Maya? Nein. Sasa? Nein. Steffi? Nein. Gut, dann geht's weiter mit Inklusion. Nein. Ich bin auch dagegen. Nein. Der Jens. Der Jens. So, ich bin auch dagegen. Christian? Dagegen. Carsten? Nein. Daniel? Dagegen. Maya? Ich bin dafür. Sasa? Ich enthalte mich. Also dagegen. Steffi? Dagegen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Kultur. Jens? Da ist aber noch offen, ob das überhaupt... Das kläre ich morgen ab. Und wenn das Ding halt nicht absehbar irgendwie bis, weiß ich nicht, ein, zwei Tage eine Vorlage aufploppt, weil momentan gar nichts gewiss ist, dann kicken wir das halt komplett raus. Beinhaltet Kultur auch dein Lieblingsthema? Nein, das sind getrennte. Wie gesagt, Urheberrecht stehen die Texte und so weiter. Okay. Gut. Jens, zu Kultur? Nope. Ich bin auch dagegen. Christian? Dagegen. Carsten? Ach doch, nehmen wir. Daniel? Dafür. Maya? Nein. Sasa? Nein. Steffi? Dafür. Okay, es war leiser, aber ich hörte einen dafür. Sie. Dann kommen wir weiter zur Urheberrecht. Jens? Ja, klar. Ich bin auch sehr stark dafür. Christian? Ja. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Maya? Jo. Sasa? Auf jeden Fall. Steffi? Ja. Okay, dann haben wir das auch durch und kommen zu Fracking. Ja. Also Jens, ja. Ich sage auch ja. Christian? Ja. Carsten? Ich sage nein zum Fracking und ja zum Flyer. Super. Daniel? Enthaltung. Maya? Jo. Sasa? Jupp. Steffi? Ja, bitte. Daniel, wie hast du abgestimmt? Enthaltung. Gut, dann sind wir damit auch durch. Wie ist denn das Ergebnis? Was fällt denn raus? Jetzt müssen wir nachzählen, ne? Jupp. Fangen wir oben an. Bildung ist einstimmig dafür, Wirtschaft ist nur eins dafür, Datenschutz ist einstimmig dafür, Umwelt sind drei, Demokratie und Open Government ist einstimmig dafür, Sozial sind... Umwelt war einer. Stimmt, einer Umwelt war einer dafür, Demokratie und Open Government einstimmig dafür, Sozial 1, 2, 3, 4, 5 dafür, Gesundheit einstimmig dagegen, Inklusion einer dafür, Kultur sind drei dafür, Urheberrecht einstimmig dafür und Fracking bis auf eine Enthaltung, der Rest dafür. Wenn ich dann gucke, haben wir uns entschlossen für... Oh, ich hasse meinen Browser. Ich hasse ihn. Für Bildung haben wir uns entschieden, für Datenschutz, für Demokratie, Open Government, für Soziales, für Urheberrecht und für Fracking. Das sind wie viele? Sechs. Wir haben die Punkte, wir haben es getroffen. Hey! Sasa, kannst du mir den nochmal eben diktieren? Ja, gerne. Fracking, Urheberrecht, Soziales, Demokratie und Open Government, Datenschutz und Bildung. Was ist denn mit dem Prism-Flyer? Da gibt es ja noch einen extra Flyer zu. Fällt mir gerade so ein. Damit kommst du jetzt. Ja, weil es mir jetzt einfällt. Sollen wir den als einen noch dazu nehmen oder bleiben wir beim Datenschutzflyer? Ich würde vielleicht die Möglichkeit, oder haben wir die Ressourcen, ich frage mal lieber so, die personellen, dass der Prism-Flyer eventuell noch weiter ergänzt werden kann zu dem ganzen Ausmaß, was es mittlerweile ausgenommen hat? Wie oft willst du ihn aktualisieren? Täglich? Nein, aber ich meine, die Auswirkungen sind jetzt ja schon deutlich größer, also im Gegensatz zu den Anfangszeiten, wo wir den Prism-Flyer erstellt haben. Genau, ja, wir sollten noch mal drauf gucken, aber ich würde ihn als 7. dazu nehmen, ehrlich gesagt. Ja. Nein, lasst ihn im Shop laufen. Das, was ich euch jetzt gleich erzähle, hoffentlich komme ich dazu wegen der Verbindung, beruht darauf, dass wir die ganzen Flyer auch alle in die dezentralen Lager schiffen. Dieses eine Ding, den Prism, den können wir auch zentral und dann verschicken. Ja. Ah, alles klar. Ja, das geht jetzt wirklich darum, für die heiße Wahlkampfphase die Themenflyer da rauszuhauen, die an die Lager gehen. Der Prism ist, denke ich mal, so wichtig, dass ihn auch jeder einzelne Pirat so bestellen sollen können sollte, damit er den auch zu Hause verteilen kann, weil das ein absolutes Kernthema im Moment ist. Alles klar. Okay, ich sehe jetzt gerade die Wacko oben. Hast du was dazu zu sagen, Wacko? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, komisch, vielleicht bin ich ja die Einzige, die jetzt so ein bisschen verwirrt ist, aber mit dieser Flyer-Bestellung bestimmt ihr ja schon relativ klar, was wir dann so im Wahlkampf verbreiten. Und ganz ehrlich gesagt finde ich das gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich hätte gedacht, da sollte man die Basis befragen, welche Themen jetzt eigentlich da wirklich akut im Wahlkampf wichtig sein könnten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das hätte machen können, aber ich bin gerade total verwirrt. Ihr bestellt da so Flyer, ja. Genau, ich gebe dir recht, Vako. Ich wollte auch noch einen Disclaimer sagen, dass es keine Ablehnung der anderen Themen sind. Aber wir müssen uns nur mal entscheiden, welche von den Themenflyern wir nehmen. Und das, so doof das ist, aber wir müssen die jetzt bestellen und wir müssen es heute Abend entscheiden. Das ist das Problem, dass es da einen gewissen Zeitdruck gibt. Aber ich verstehe deine Magenschmerzen. Ja, und wenn ich mir jetzt so... da eine Lime-Survey zu machen, aber das reicht zeitlich alles nicht mehr. Deswegen wollen wir einen Grundstock da haben, damit wenigstens bestimmte Themen abgedeckt sind. Alles andere, wenn ein KV sagt, ein VKV, das Thema brauche ich, nachbestellen. Ja, und wenn ich mir jetzt so unsere Ergebnisse angucke, dann spiegelt das ja im Prinzip auch wieder, was an Lime-Survey vom Bund auch rausging, welche Themen wir setzen wollen. Also ich glaube, das deckt sich jetzt gerade auch ziemlich mit dem. Ich bin da vollkommen auch bei euch, was das jetzt angeht. Nur ich fand das jetzt gerade ein bisschen komisch. Ja, ist berechtigt, auf jeden Fall. Aber muss jetzt gemacht werden irgendwie. Ja. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass, also ich persönlich habe natürlich, weil ich für den Umweltflyer gestimmt habe, auch große Schmerzen, dass er nicht dabei ist. Aber wir müssen halt jetzt finanziell Prioritäten setzen. Aber ich denke, wir alle hier im Vorstand haben da im Moment Bauchschmerzen, aber es ist halt dieser Zeitdruck. Willst du fortfahren, Jens? Ich habe alles gesagt. Ich glaube, ich darf jetzt. Okay, dann kommen wir doch zu Carstens Punkt. Das ist im Prinzip. Sollen wir nicht. Haben wir da jetzt endgültig drüber abgestimmt? Weil eigentlich haben wir nur ein Approval gemacht und müssten rein formell nochmal abstimmen, ob wir die jetzt bestellen. Tut mir leid, Formalfick und so. Nee, du hast ja völlig recht. Gut, dann geben wir der Claudia genügend Zeit, das mal schnell einzutragen. Und warten, da müsstet ihr noch warten, weil was bestellt ihr denn? Wie viel? Ach so. Ja, dann warten wir, bis nachdem du fertig bist mit deinem Punkt. Ja, ich kann das auch einfach vorziehen. Das ist vielleicht am einfachsten. Meine Kalkulation basiert darauf, übrigens, verzeiht mir, wenn ich abbreche, ich verliere die Verbindung heute immer ab und zu mal. Meine Kalkulation basierte darauf, dass wir 9 Lagerstätten haben. In all diesen 9 Lagerstätten hatte ich kalkuliert, dass wir 6 oder 7 Themen ablegen. Das heißt, dass wir diese ganzen Themenflyer plus, das kommt gleich auch noch, wer sind die Piratenflyer, dort unterbringen. Von jedem Themenflyer hatte ich kalkuliert 10.000. Das würde bedeuten, bei 6 Themen 60.000 Flyer, das sind dann die Themenflyer, plus jeweils 20.000 von den Wer sind die Piraten Flyern. Das heißt im Umkehrschluss, lass mich mal ganz kurz auf meine Liste schauen, dass wir 540.000 Themenflyer für das Land bestellen und 180.000 von den Wer sind die Piraten Flyer. Das wäre zu dem Thema Flyer der erste Vorschlag. Jetzt ist die Frage, haltet ihr 10.000 Themenflyer pro Standort für realistisch? Brauchen wir mehr oder weniger? Wie viele Lager haben wir? 9. Der Alex schreibt schon, es sind 24 Kisten je Lagerstätte. Mhm. Ungefähr. Ich halte das für realistisch und wenn wir irgendwann merken, oh Scheiße, die sind alle weg, die Leute reißen uns die aus der Hand, können wir ja immer noch nachbestellen. So würde ich das auch sehen. Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ich kurz so einer glaube, ich glaube, der größte Knackpunkt wird jetzt echt, dass wir davon auch finale Versionen bekommen. Alex sagt gerade, dass die Lagerstätten nicht alle die gleiche Menge an Piraten bedienen. Ich weiß, aber es sind einige Lagerstätten, die überproportional viele Piraten bedienen. Das wird umgelegt. Das machen wir wie bei den Plakaten. Okay, waren wir jetzt bei 10.000 Stück? Ja, 10.000 Stück von jedem Themenflyer in jede einzelne Lagerstätte. Das sind bei 6 Themen 540.000 Themenflyer zu einem Preis von 11.836,80 Euro. Scheiß die Wand an. Darf ich noch eine kurze Anmerkung machen? Klar. Entschuldigung, Ali, ich packe hier dazwischen. Oder ich warte auch sonst gerne, aber wenn ihr das noch einmal mir oder... Na komm, das können wir schnell dazwischen nehmen. Dankeschön. Ich möchte nur kurz eine Anmerkung machen zu dem Wer sind die Piratenflyer. Ich weiß nicht, ob der wirklich jetzt in diesem Wahlkampf noch so notwendig ist. Ich habe auch mehrfach die Rückmeldung halt gehört, warum haben wir den denn immer noch? Die Leute wissen doch mittlerweile, wer wir sind. Also ich weiß nicht, ob wir dann nicht besser daran tun, dann mehr in Themenflyer zu investieren. Veto. Sehe ich auch ein bisschen anders. Ich werde noch ganz häufig darauf angesprochen, wer seid ihr denn eigentlich? Also Standardfrage. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr überhaupt? Also ich fände den schon ziemlich wichtig. Plus eins. Ja, ich glaube, eine Standardübersicht über die Piraten immer parat zu haben, ist teilweise sogar vielleicht mehr wert als die Themendinger. Also. Darf ich einmal? Ja, klar. Nur fürs Protokoll, Carsten, die Summe bitte nochmal. Die Summe ist 11.836,80 Euro für die Themenflyer. Für die 20.000 Wer sind die Piratenflyer auf die neuen Lagerstätten verteilt, sind es nochmal 3.935,52 Euro. Danke. Das wären dann 1.200 pro Lagerstandort. Warte, das habe ich auch hier stehen. Kleine Sekunde. Obwohl, nee, das habe ich noch nicht runtergebrochen. Also so circa... Nein. Das sind 10.000 von jedem der 6 Themen. Ja, das ist mir klar. Mir ging es jetzt gerade um den Wer sind wir Piratenflyer. 20.000 pro Lagerstätte. Ah, pro Lagerstätte, okay. Ich finde, die Zahlen können wir so lassen und im Zweifelsfall reagieren, wenn irgendwo ein einzelner Flyer ausgeht. Plus eins. Jupp. So, dennoch die Frage, wie machen wir das jetzt in den nächsten Tagen klar zu gucken, welche Flyer wie weit sind, welche Vorbelagen wir gegebenenfalls schon bekommen. Also, dass wir die auch selber nochmal lektorieren können, überarbeiten können und sowas, das ist eher das größere Problem, glaube ich. Da ich nächste Woche Urlaub habe, kann ich mich da 2 Tage lang komplett dran setzen. Das ist ja schön, dann würde ich vorschlagen, wir sprechen uns da ein bisschen ab, weil ich da auch morgen noch mit einsteigen und das Wochenende dafür nehmen wollte, ein bisschen. Dann fangen wir übers Wochenende an. Ich bin nämlich übers Wochenende weg. Okay, dann machen wir beide das einfach. Gucken, ob wir da, dass wir alles daran bekommen und gegebenenfalls nochmal unsere Kreativen überweisen können. Die Claudia fragt gerade, ob sie auch welche zum Versenden bekommt. Sie kriegt ja auch. Ist doch selbstverständlich. Also da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Ja, weil die ja verteilt werden auf die Lagerstätten. Also sich da davon welche nehmen oder wie machen wir das? Nein. Wir haben doch in Düsseldorf jetzt schon welche liegen. Ah, okay, super. Gut, jetzt sehe ich oben nochmal 2 im Sprecherraum. Warte noch kurz, Ali. Frage an Jens. Bei meiner Kalkulation bin ich davon ausgegangen, dass diese Flyer alles 6-Seiter Wickelfalls sind. Ist das richtig? Ich muss jetzt nochmal gucken, wenn wir drüber geguckt haben. Es sind nicht alles 6-Seiter, es sind auch 4-Seiter. Okay. So ähnlich wie die Prism-Flyer bisher gibt es auch welche, die deutlich weniger sind. Okay, die Kalkulation basiert auf 6-seitigen Wickelfalls-Flyern, 135 Gramm. Also das Ding, was wir bei Wer sind die Piraten, Fracking und so haben, ne? Ja, aber wie gesagt, mindestens 2 davon sind nur 4-Seiter einfach gefalzt. Okay, dann könnten sich hier gegebenenfalls die Kosten nochmal nach unten bewegen. Bei 4-Seitern denke ja. Okay, dann würde ich jetzt mal die 2 Stimmen aus dem Sprecherraum reinnehmen. Der Frank war zuerst da. Ich habe eine Frage an Carsten. Bei dem Wer sind die Piraten? Wird der inhaltlich überarbeitet und auf das neue Design angepasst oder nehmen wir werden das wieder die alten werden? Wenn ich jetzt bestellen würde, wären es die alten. Wenn die Kreativen mir eine andere Druckvorlage geben, nehme ich die. Das ist mir völlig gleich. Dann möchte ich, dass Anregung gemacht wird, damit sie passend zu den anderen sind. Bin ich völlig d'accord. Ich bin nur ausführendes Organ. Was man mir gibt, drucke ich. Gut. Tag müsstet ihr aber erteilen. Das weiß ich wohl, Frank. Okay, Frank. Danke für deinen Einwand. Dann Sokrates. Guten Abend. Wie viel können wir denn für einen Preis dann abholen an Themenflyer? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Das wird nochmal ausgerechnet. Gibt einen Verteilungsschlüssel wie bei den Plakaten halt, ne? Ja, genau. Okay, reicht. Danke. Okay, jetzt haben wir einmal die Kalkulation von Carsten und die Flyer, die wir vorher noch abgestimmt haben. Wollen wir das vom Jens denn jetzt mit diesen Zahlen zur Abstimmung bringen? Gibt es da Einwände? Okay, wie ich höre, gibt es keine Einwände. Wenn Claudia fertig dokumentiert hat, würde ich das von Jens dann gerne zur Abstimmung bringen. Wenn das in deinem Sinne ist, Jens. Ja, sicher. Ich möchte mich jetzt schon mal bei den AKs entschuldigen, die hier gerade erstmal runtergefallen sind. Das ist keine Wertung von eurer Arbeit. Das ist mir total wichtig. Ich weiß, dass ein paar Leuten jetzt das Herz blutet. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Echt da vielen, vielen Dank auch für eure ganze Arbeit. Und das ist echt keine Wertung eurer Arbeit oder der Inhalte. Wird es denn die Möglichkeit geben, diese Flyer trotzdem selber zu bestellen? Ja. Okay. Stimmt erstmal ab, ich formuliere das gleich noch aus. Und formuliert bitte erstmal einen Antrag. Bitte, Carsten. Dir obliegt dies. Ja, wieso? Ich hätte eher auf Jens jetzt getippt. Ja. Für den ersten Antrag, der Vorstand möge beschließen, dass folgende 6 Themenflyer für NRW gedruckt und bestellt werden. Fracking, Urheberrecht, Soziales, Demokratie und Open Government, Datenschutz und Bildung. Ohne eine Anzahl dazu, weil die kommt im nächsten. Claudia, brauchst du nochmal die einzelne Auflistung oder ist das jetzt okay so? Trägst du das nach? Ah, sie ist schneller. Jens? Ja? Du legst es wirklich drauf an, dass ich dich heute Abend noch hasse. Warum? Nein, schon gut. Es ist halt ein komplexes Thema, es tut mir leid. Du hast mich doch viel mehr dafür, dass Umwelt und Tierschutz da nicht mit drinstehen. Das klären wir in der nächsten AK-Sitzung. Nicht draußen vor der Tür? Glaubst du nicht, dass ich jetzt da noch hinfahre? Okay, während Claudia noch eine Minute hat, sehe ich die Solzke nochmal oben. Solzken? Danke, Ali. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Kreativen hier, die ja sicher mit der Überarbeitung nochmal betraut werden, einiges zu tun haben und um die Hoffnung ein wenig vielleicht schon zu dämpfen, oder ich würde es mal so sehen, oder dass die jetzt beschlossenen Flyer sicher prioritär sind vor den anderen und Gaga ist ja heute nicht da oder da. Ich weiß, dass sie sehr, sehr viel Arbeit auch nicht nur mit Flyern, sondern auch Direktkandidatenplakaten und anderen Dingen hat, dass man da einfach vielleicht Nachsicht hat, wenn die etwas später vielleicht kommen als die jetzt beschlossenen. Ja, das weiß ich natürlich. Ich bin mit dem Paki und auch mit der Gaga im Gespräch wegen sowas. Okay, danke. So, jetzt sehe ich, dass die Claudia auch schon fast fertig ist. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Dann fange ich unten an bei Steffi. Ja, dafür. Sasa? Dafür. Maja? Jo. Daniel? Ja. Carsten? Jo. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Jens? Ja. Gut, dann ist das einstimmig angenommen worden. Dann geht es jetzt weiter. Landeswahlgesetz. Nee, wir müssen noch den Antrag von Carsten jetzt abstimmen, der danach kommt. Der was über die Anzahl sagt. Ach Mist, ich hab gedacht, die wären jetzt zusammen. Ja, dumm. Okay, dann warte ich auch nochmal, bis das hinterlegt wurde. Gut, dann stimmen wir jetzt über den Antrag. Was stimmt ihr ab? Den Antrag vom Carsten über die Anzahl der zu bestellenden Flyer. Da brauche ich erstmal einen formulierten Antrag. Carsten? Packst du den in Umlauf, Carsten? Ja. Dann brauchen wir da jetzt nichts mehr zu formulieren. Gut. Aber das Spiel geht weiter. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Gimmicks, oder? Ja. Oh je. Ja, also es wird heute nicht wenig werden. Wir werden ziemlich viel Geld ausgeben. Cool. Okay, kommt das jetzt vor, Steffi? Feuerzeuge. Die Kugelschreiber, die Buttons. Das ist das, was ich jetzt angefragt habe. Ich habe auch noch die Luftballons angefragt, die großen. Weiß aber, dass die nicht so beliebt waren. Deswegen habe ich die in der Kalkulation jetzt noch nicht mit reingenommen. Aber wir haben noch Luft nach oben. Und ich wollte euch heute nicht völlig damit zuballern. Ich habe, oder ich fehle Einkaufswagenchips 20.000, Feuerzeuge 25.000, Kugelschreiber 25.000 und Buttons 25.000 zu bestellen. Erstmal wieder die Frage, was haltet ihr von den Mengen? Die Preise kommen gleich. Ich würde mich da auf dich einfach verlassen und deine Erfahrung aus dem letzten Wahlkampf. Auch wenn es danach geht, würde ich die doppelte Menge bestellen, aber ne, Geld und so. Ja, wenn wir Geld haben, nimm die doppelte. Ich weiß es halt nicht. Also bei mir ist auch der einzige Punkt eher das Budget, wie viel wir uns leisten können. Also um euch mal einen Überblick zu geben, wenn ihr wirklich alles zustimmt, was ich jetzt hier so aufliste, habt ihr nachher insgesamt 35.823,05 € zugestimmt. Steffi, sag du doch mal was. Sie hat bestimmt Schnappatmung gerade. Steffi? Ja, ganz überrascht ist sie nicht. Wir haben heute schon mal telefoniert. Okay, aber ich glaube, sie hat wieder ein leichtes Problem oder ist gerade nicht am Rechner. Carsten. Was hat Steffi denn dazu gesagt, als du mit ihr telefoniert hast? Ich habe gefragt, ob sie bei 30.000 schon Schmerzen hat. Hatte sie noch nicht. Dann habe ich einfach mal ganz frech gesagt, okay, dann nehme ich 50. Ich glaube, da hat sie angefangen zu weinen. Ich weiß nicht genau. Und habe dann aufgehört, im Moment bei ca. 36.000 €. Allerdings sind da noch nicht die Versandkosten mit drin, außer bei den Flyern, da sind sie drin. Und da ist halt noch ein bisschen Luft nach oben für ja, Infostandpakete, für die Flummis zum Beispiel und für andere Dinge bis zu den 55.000. Carsten? Ja? Kannst du mir die genauen Zahlen, die du vorhin genannt hast, nachher einmal kurz in eine Mail packen? Ich schiebe einfach das Ticket, 84682 rüber, da ist die ganze Excel-Liste drin. Ja, danke, dann brauche ich das jetzt nicht jeweils immer abfragen. Nee, das kriegst du alles im Detail. Okay, ich habe in die Liste, also bei den 35,8 sind zum Beispiel auch noch 40 Schirmen mit drin. Die Idee kam vom Alex, dass viele Städte sich halt wünschen, einen kleinen mobilen Schirm zu haben, den sie schnell aufstellen können, wo sie dann so eine Art kleinen Infostand machen können. Da sind auch nochmal 40 Stück drin für 1.900 €. Ich hatte damals bei anderen Parteien gesehen, gehabt so einen Schirm, wo unten so ein runder Tisch dran war. Hattet ihr das schon mal in Betracht gezogen? Ja, das ist ein Stehtisch. Ja, ist in Betracht gezogen, aber die Preise sind noch nicht drin. Gehört zu dem Luft, zu der Luft halt dazu. Aber das soll auch dazu, ja. Okay. Gut, jetzt sehe ich den Bauer Jupp oben. Wenn du es kurz hältst. Ja, ich wollte nur mal kurz anregen, auch Schreibblocks eventuell so ein bisschen, also so Post-its, so Selbstkleber-Dinger mit Logo, weil die Dinger, die werden eigentlich sehr häufig angefragt, wenn die Leute Kugelschreiber sehen. Da liegen sie danach in der Ecke und werden nicht benutzt. Also zu dem Thema, das wird angefragt, würde ich einfach generell mal sagen, die Leute fragen alles an, was für lau ist. Also wenn es danach geht, haben wir hinterher einen Schreibwarenladen da. Na gut, ich weiß das nur auch aus meinem persönlichen Umfeld, dass die Dinge auch tatsächlich gebraucht werden. Hier in der Hochzeit haben wir Dinge halt von der SPD rumliegen und die werden ganze Jahr über gebraucht, immer wieder. Wir hatten das Thema auch schon mal, ich habe das schon mal an den Carsten weitergeleitet, habe da auch schon mal ein paar Angebote rausgesucht. Ich persönlich finde solche Post-it-Blöcke auch sehr praktisch, schon deswegen, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Flyer da mit ganz aktuellen Informationen, mit Telefonnummern oder Ähnlichem zu versehen, nochmal eine URL mitzugeben oder eine E-Mail-Adresse. Das heißt, auch auf dem Stand selbst das nutzen zu können, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also wenn es... Aber halt, nicht weiter, bitte. Weil wir müssen erstmal gucken, dass... Loser weg. An der entscheidenden Stelle. Also wenn es darum gehen würde, den Piraten am Stand damit zu helfen, dass sie kurz URLs oder sonst was weitergeben können, wäre ich dafür, aber ich wäre nicht dafür, das an die Bürger abzugeben. Ja, das ist alles, also für mich ist das wirklich eine Kostenfrage, weil wenn wir jetzt noch Luft nach oben haben, ich finde es zum Beispiel persönlich noch wichtiger, wenn wir irgendwelche größeren Aktionen, Feste, die noch geplant sind, die größer sind, also wirkliche öffentlichkeitswirksame Dinge starten, das dann eher noch finanziell unterstützen. Also ich weiß nicht, also ist alles eine Frage der Kosten. Okay, dann danke ich dir nochmal für deinen Einwand, Bauer Jupp. Die Claudia hat sich gerade noch mal im Chat gemeldet. Okay, Claudia? Ja, eigentlich nur ganz kurz. Gibt ganz viele Streumittel, wo ich auch sage, boah, die hätte ich total gerne. Aber wenn ich ans letzte Jahr denke, da sind wir mit sehr wenig ausgekommen. Jetzt, wenn es darum geht, den Leuten irgendwas aufzuschreiben, ich nutze das immer ganz gerne, um denen noch einen Flyer oder was mit in die Hand zu drücken, wenn es um irgendwelche URLs oder so geht. Also ich finde die Post-its fände ich auch nicht schlecht, aber ich habe sie bisher nicht vermisst am Stand. Da wäre es mir wesentlich wichtiger, dass wir ausreichend Feuerzeuge oder Buttons haben, weil die Dinger gehen tatsächlich weg wie warme Semmeln. Ja, und ich finde es halt auch, ich meine, wir sind halt nicht wie die anderen großen Parteien, die da irgendwie ganz tolle Geschenke machen oder irgendwie, ne, da voll auf die Kacke hauen. Uns geht es ja eben darum, Inhalte zu verkaufen. Und letztendlich sind das ja auch teilweise Steuergelder, die wir da halt nur mal für Werbemittel nutzen. Wie gesagt, also ich kann nur noch mal betonen, dass ich es da wichtiger finde, dass wir Gelder in Veranstaltungen investieren. Der Punkt ist ja auch ganz einfach. Wir haben bundesweit 400.000 zur Verfügung, die SPD 23 Millionen. Ja. Und natürlich haben die mehr Werbezeug, das sie rausballern können. Wir sollten uns lieber auf wenige wirksame konzentrieren. Das insofern sehe ich zum Beispiel auch die Flummis eher kritisch. Jupp. Wollen wir weitermachen? Tun wir doch gerade. Ja, war kurz rausgeflogen. Also der Fokus in der Kalkulation liegt auch auf den Inhalten, ganz klar. Ja, das, was wir da haben, was aufgelistet ist, finde ich auch gut und sinnvoll. Und das sind Dinge, die man so da haben sollte und schön finde. Aber wir sollten es da echt nicht übertreiben, sondern dann halt, wie schon gerade gesagt, in Inhalte investieren. Also ich kann mit deinen Zahlen gut leben, Carsten, wenn Steffi einfach ihr okay gibt. Jupp. Jo. Steffi? Ich glaube, die ist weg. Okay. Ich geb's den Umlauf gleich mit dann. Super. Ja, dann kann Steffi ja nochmal was sagen. Okay, ich ergänze das dann um die städtische, auch 40 derer. Das sind nochmal, sind glaube ich 60 Euro pro städtisch. Müsste ich nochmal raussuchen, den Preis. Der Frank weiß den Preis sicherlich. Bitte? Ich dachte, du wolltest gerade den Preis sagen, weil du hochgeflogen bist. Der Preis pro städtisch liegt bei 70 Euro ungefähr. Nee, zu hoch, aber egal. So teuer waren die nicht. Aber ich habe eine ganz andere Bitte dann. Okay. Ist das denn jetzt abgeklärt, was ich mit dem Alex gesprochen habe, dass dann die anderen, die auf dieser Liste stehen, dann automatisch mitgezählt werden? Oder ist das nachher so, wie die Pavillons, jeder bekommt einen? Nee, das ist nach Bedarf. Da muss man sich dann wirklich bei Bedarf melden, weil wir haben nicht für jeden dann einen Schirm. Es wird auch nicht jede Stadt einen brauchen. Wir haben auch, ja, also wir machen es nach Bedarf. Ich weiß nicht, wenn deine Liste noch existiert, dann ist das da Bedarf einfach und dann wird das daraus bedient. Ja, deswegen wollte ich mich jetzt gerne wissen, weil die Schirme sind mich noch nicht bestellt, weil das mich das Doppelte kosten würde, dass die einfach dazugezählt werden mit der Bestellung. On top? Ja, ich sag ja, ich weiß ja nicht, wie die 40 verteilt werden. Das wäre ja dann LV-Budget, ne? Genau. Wie viele hast du denn auf deiner Liste? Also normalerweise sind es 12 Schirme, die fest bestellt sind von KVs, die einen separaten Tisch und einen Schirm für ihren KV-Bestand haben wollten. Machen wir einfach Mengen und legen die oben drauf, dann sind es 52. Nur das eine wird vom Landesverband bezahlt und das andere müssen die KVs selbst bezahlen, ne? Ja, aber sie haben es dann auch in ihrem Bestand. Deswegen war jetzt meine Frage, kannst du das abklären oder nur, dass die halt nicht vergessen werden? Schick mir mal die Liste und dann kläre ich das, wie sie es haben wollen, ob es der Landesverband besitzen soll oder ob der KV das in Eigenregie besitzen möchte. Gut, dann denke ich, ist die Frage erstmal beantwortet. Ja, also ich stelle euch diese Zahlen dann im Umlauf zur Verfügung. Ihr könnt es in Ruhe nochmal lesen. Die genaue Kalkulation habt ihr in dem eben genannten Ticket sowieso drin. Da ist eine Tabellenkalkulationsfile drin. Und dann könnt ihr da in Ruhe abstimmen und euch auch nochmal ein paar Zahlen zum Vergleichen angucken. Super, vielen Dank. Okay. Danke. Ganz kurz, kleiner Tipp vielleicht. Vielleicht nicht alles im Block. Einzeln. Ja, wo sinnvoll. Ja, pro Produkt kriegt er dann. Ja, super. Okay, so. Ich mogel mich noch einmal dazwischen für die brennende Frage der Plakate. Ein ganz tolles Thema dieses Jahr. Also die gute Nachricht ist, es gibt die Plakate wirklich. Ich habe heute 2 Stück davon in der Hand gehabt. Die schlechte Nachricht ist, auf einem dieser Plakate hat man unser Logo vergessen. Das ist nein. Ja. Das ist irgendwo, soll das gewesen sein, bei der Übertragung der Daten ist das irgendwo bei einem Motiv verloren gegangen. Die Druckerei und die Agentur selbst sitzen jetzt da und sitzen die nächsten Tagen da und bekleben diese Charge mit Aufklebern, sodass das so aussieht, als wenn es drauf gedruckt wäre. Ich habe eben mich mit der Agentur getroffen, habe mir 2 Exemplare zeigen lassen. Eines, wo es drauf gedruckt ist und eines, wo es drauf geklebt ist. Man schrieb in der E-Mail heute Morgen, war das glaube ich, dass diese Aufkleber ultra haftend sind. Nein, aber sie gehen auch nicht beim ersten Windstoß ab. Das heißt, man muss schon daran knibbeln und zieht sie dann runter. Man sieht es, auf die Entfernung sieht man es nicht. Allerdings habe ich nicht ausprobiert bisher, wie das ist, wenn das Zeug nass wird. Wie das Verhalten zwischen der Hohlkammer und dem Aufkleber ist. Das kann ich nicht beurteilen im Moment. Wie lange würde es denn dauern, die Charge nochmal neu drucken zu lassen? Sie haben das nicht geplant, die neu zu drucken. Ja, wie? Aber die haben doch Bockmist gebaut. Ja, dazu musst du aber wissen, dass die Druckmaschinen vollends belegt sind. Vollends. Das heißt, wir kommen mit diesem Druckauftrag nicht mehr dazwischen. Was macht das? Kriegen wir da denn trotz alledem dann irgendwie die Plakate günstiger oder irgendeinen Schadensersatz? Da so genau habe ich mit denen noch nicht drüber gesprochen. Ich habe mir das jetzt erstmal angeguckt und habe gesagt, ich rede morgen nochmal mit Kompler. Und dann werden wir sehen, was da zu machen ist. Das ist im Moment kein offensichtlicher, also es ist kein Mangel, wenn du auf das Plakat drauf guckst. Natürlich ist es anders als bestellt, ganz klar. Das ist aber noch etwas, was ich nochmal mit Kompler besprechen muss, auch die Lieferzeit. Also die Lieferung ist avisiert für nächste Woche Dienstag fest. Der Alex weiß schon Bescheid. Ich denke mal, er hat den Lagerstätten schon Bescheid gesagt, dass Dienstag die Plakate kommen sollen. Falls sich da noch was ändert, werden wir sofort informiert, aber das sieht im Moment nicht so aus. Die Lagerstätten selber werden durch die Firma, die den Versand übernimmt, telefonisch vorab informiert, wenn die Dinge ankommen. Das ist im Moment das, was ich weiß. Ich weiß noch dazu, dass es irgendwo gehakt hat zwischen der Agentur und der Druckerei. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich da eine bessere, genaue Erklärung bekomme. Ich habe bisher aber nur 4 Sätze mit Daten bekommen. Daten heißt mit in KW sowieso ist das und das passiert. Das reicht mir persönlich nicht. Ich hatte gehofft, dass ich ein Schreiben heute bekomme, dass ich das hier irgendwie verlinken kann, dass jeder die Erklärung der Agentur direkt lesen kann. Das ist im Moment nicht der Fall. Da werde ich auch nochmal nachfragen. Wichtig für uns ist halt, dass diese Plakate Dienstag kommen sollen. Überall gleichzeitig in allen neuen Lagerstätten. Das ist das, was ich... Ja, Alex hat heute auch durchgerufen. Also für mich wäre es halt wichtig, dass man das nochmal testet, was die Feuchtigkeit anbetrifft. Und wenn sie die Plakate eine Stunde unter die Dusche stellen... Ändert ja nichts. Der Punkt ist, wenn es nicht hält, haben wir eine Plakatserie weniger. Okay, also so wie es aussieht, müssen wir die Kröte erstmal schlucken. So wie ich es verstanden habe, ja. Carsten? Ich glaube, der ist gerade wieder rausgeflogen. Ja, es gibt ja keine Alternative. Er sagt ja gerade, dass die Maschinen voll ausgelastet sind. Aber wie gesagt, also da mit dem Schadensersatz würde ich auf jeden Fall nochmal hinterherhaken. Und ich weiß nicht, wie Carsten im Vertragsrecht selber fit ist, da gegebenenfalls nochmal einer unserer Anwälte da mal befragen, welche Möglichkeiten und Rechte wir da haben. Ja, ich würde auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Kompler hat bis jetzt immer super gute Preise für uns gemacht, hat super schnell geliefert. Jetzt ist ein Fehler gemacht worden, man kann mit denen nochmal reden. Ich würde da jetzt aber nicht das Riesenfass mit Anwälten aufmachen. Das nee, einfach nicht immer, fair es, denen nein, gegenüber. Es geht ja nicht darum, direkt ein Fass aufzumachen, sondern sich selbst einfach zu informieren. Deswegen sag er gerade, ich weiß nicht, wie Carstens Wissen im Vertragsrecht ist. Dafür kenne ich ihn einfach zu wenig. Gegebenenfalls da sonst halt eben nochmal Rat einholen. Nee, vertragsrechtlich ist es ganz einfach. Nicht geliefert wie bestellt, muss nicht genommen werden, theoretisch. Wir können auch sagen, wir nehmen das nicht. Ja, das bringt, ist mir schon bringt klar. Bringt halt nichts, ne? Ja, eben, es bringt überhaupt nichts. Aber das ist genau das. Und da müssen wir uns nicht schlau machen. Entweder wir nehmen die, wenn wir uns dazu entscheiden, die zu nehmen. Es geht doch um das Geld. Es geht doch um den Preis. Preis ist Verhandlungssache. Die sagen, nehmen sie die für den Preis. Wenn sie die nicht für den Preis haben wollen, dann nehmen sie die nicht. Ja, eben, darum geht es mir doch nur. Es geht mir doch darum, ob der Preis jetzt, ob wir jetzt den vollen Preis dafür zahlen für die Charge oder eben nicht. Okay, da vertraue ich drauf, dass der Carsten einfach gut darauf reagieren kann. Oh, mein Handy, sorry. Also da vertraue ich schon drauf, dass der Carsten das jetzt richtig abhandeln wird. Ist zwar jetzt doof, dass es so passiert ist und wir die Kröte schlucken müssen, aber was sollen wir machen? Wir können uns Plakate auch nicht irgendwie selbst drucken. Gut, sind wir mit diesem Punkt jetzt durch? Ja, irgendwie schon. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Landeswahlgesetz, Abo verlängern oder kündigen von Steffi. Steffi, hörst du uns denn wieder? Wieder da. Willkommen zurück. So, ich habe das Gefühl, dass die Steffi jetzt im Moment gar nichts mehr mitbekommt. Dann schieben wir es halt. Okay, dann nehme ich mal den Alex kurz rein. Danke. Also ich kann dazu was sagen. Wir haben ja zwei Exemplare dazu. Die haben wir, also das Abo ist zustande gekommen oder ist nicht zustande gekommen. Wir haben den Beschluss gemacht, letzten Vorstand, vor der Landtagswahl, um uns auf die Wahl vorzubereiten. Die Sachen sind gekauft worden im März, wenn ich mich nicht ganz irre, diesen Jahres, weil wir eigentlich bisher immer gewartet hatten, dass die Auflage, eine neue Auflage erscheint, die halt immer wieder im Webshop versprochen wurde. Die ist aber nicht gekommen. Wir haben das jetzt trotzdem bestellt, da ist Kommunalwahlrecht drin und Landtagswahlrecht in kommentierter Version. Das ist eine Blattsammlung für Juristen. Das heißt, immer wenn ein neues Urteil kommt und das zusammengetragen wird oder es eine Analyse des Wahlrechts gibt, dann kommt das hinzu. Das ist dieses Abo. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das mindestens bis zur Kommunalwahl fortbestehen zu lassen, dieses Abo, weil es für uns doch höchstwahrscheinlich auch wieder Konfliktfälle gibt als Landesverband, wo wir auch uns juristisch gegen andere, also Kreiswahlleiter und so weiter durchsetzen müssen oder gegen andere Behörden. Und da ist das eine große Hilfe. Insofern würde ich vorschlagen, dieses Abo wenigstens noch für ein Jahr zu verlängern. Gut. Gibt es denn Fragen von den anderen Vorständen? Finde ich gut. Also wir hatten ja selber bei uns im Kreis den Fall, dass sie irgendwie den einen Direktkandidaten nicht zulassen wollten. Ist wahrscheinlich sinnvoll. Also letztes Jahr bei der Wahl. Ja, ich fände es sehr seltsam, wenn ausgerechnet dieses Abo gekündigt werden sollte. Okay, was machen wir jetzt damit, da Steffi gerade nicht anwesend ist? Wir können auch ohne Steffi abstimmen. Der Milano ist noch oben im Raum. Ah. Ich hätte eine Frage eventuell zu diesem hübschen Sammelwerk. Ja. Und zwar wäre es vielleicht möglich, zwei Exemplare sollen ja da sein, ob man eventuell ein Exemplar, eventuell jemand ausleiht, der es im PDF für ein paar Organe zur Verfügung stellt. Alex, kannst du was dazu sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob das Urheberrecht da so großzügig ist. Ich weiß nicht, ob das als Privatkopie durchgeht, wenn das so für Nicht-Privatzwecke benutzt wird. Nein. Da kriegst du Schwierigkeiten, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Das können wir mit Pressedingen auch nicht machen. Gut, dann frage ich anders. Wie regelt ihr das, dass andere Leute darauf Zugriff haben? Weil irgendwo müssen die Dinger ja stehen. Ja, die Teile stehen momentan hier in der Wahlkampfzentrale und da können sie eingesehen werden, die können auch ausgeliehen werden und das ist alles kein Thema. Okay, dann lass uns das einfach zur Abstimmung bringen. Ich gebe der Claudia noch kurz Zeit. Worüber stimmt ihr jetzt genau ab? Über die Verlängerung des Abos. Entschuldigung, Ali. Kann jemand ausformulieren? Hiermit beschließt der Landesvorstand das Abo. Der Vorstand möge beschließen. Nee, wir können auch sagen, hiermit beschließen wir. Jo. Die Weiterführung des Abos um mindestens ein Jahr bis nach der Kommunalwahl. Klingt super. Jo. Nehmen wir. Wollen wir schauen, dass wir irgendwie, ja, nicht mehr so fürchterlich lange machen. Bis wir fertig sind halt, ne? Ja, trotzdem das Ganze eher zügig durchziehen. Machen wir das die ganze Zeit. Ich peitsche doch hier schon die ganze Zeit durch. Aber ja, das war auch keine Kritik. Bloß wenn es halt Wortmeldungen gibt, dann gibt es Wortmeldungen. Ich kann die Länge der Wortmeldungen leider nicht beeinflussen. Sorry. Oder will es nicht, sagen wir es mal so. Ja, dann egal. Gut, dann können wir jetzt zur Abstimmung kommen. Dann fange ich oben an. Jens? Dafür. Ich bin auch dafür. Christian? Dafür. Carsten? Jo. Daniel? Ja. Maya? Ja. Sasa? Dafür. Ich frag pro forma. Steffi, bist du anwesend? Okay, damit ist der Antrag angenommen. Und wir kommen auch direkt zum nächsten Punkt. Tor und OwnCloud von Daniel. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten das Thema ja vor 2 Wochen mal nicht drauf, dass andere gestellt wurden uns, ob wir eine Tor-Instanz oder ein Tor-Exit-Node betreiben sollen. So wie eine OwnCloud-Instanz. Und von Vorstandsseite her aus hatte ich ja gesagt, ich gucke mir mal die Rechtslage nochmal an. Nehme auch mal Kontakt mit dem CCC auf und sowas. Und ich hoffe, an der Stelle sind jetzt auch ein paar Leute von der AG Technik noch anwesend. Also Timmy habe ich gerade zumindest gesehen im Mumble. Super. Also von unserer Seite aus würde ich für den Vorstand sprechen, machen. Hauptsache, die beiden Systeme sind wirklich komplett separat von unserer Instanz, von unserer Landestechnik angesiedelt. Beide Systeme jeweils separat. Wäre am optimalsten natürlich und das halt gerade im Fall des Tor-Exit-Nodes zumindest die Maßnahmen soweit ergriffen werden, wie man halt eben so ein Tor-Exit-Node irgendwie auch als Exit-Node kennzeichnen kann, beziehungsweise als Anonymizer kennzeichnen kann, dem soll schon sehr viel geholfen sein. Also laut Aussagen von ein paar Leuten vom CCC, die halt solche Exit-Nodes betreiben, ist in den letzten Jahren nichts wirklich schief gelaufen in der Hinsicht, dass jetzt irgendwie großartig einkassiert wurde. Also die Behörden sind damit doch ein bisschen geschulter in der ganzen Sache und zumindest von der Hinsicht aus, solange das halt von unserer Kerninfrastruktur abgekoppelt ist, sehe ich da keine Bedenken, sowas zu machen. Also beim Tor-Exit-Node stimme ich dir dazu, der sollte abgekoppelt sein. Bei der OwnCloud stelle ich mir aber die Frage, warum, weil wir haben... Ja? Ja, ist einfach der Punkt, weil wenn wir diese OwnCloud für unsere Mitglieder betreiben, hat theoretisch jedes Mitglied die Möglichkeit darauf, auch die Möglichkeit, die allen möglichen Scheiß darauf zu laden. Und damit könnte man halt nicht sicherstellen, dass er halt eben auch nicht diese ganze Urheberrechtsverstoß-Sache über diese Cloud-Instanzen läuft und deswegen wäre eigentlich eine separate Abkopplung davon im Zweifelsfall nochmal sicherer. Die OwnCloud-Lösung wäre für unsere Mitglieder. Wir können die Mitglieder dementsprechend daran identifizieren und dementsprechend müssten wir nur eine Abusion-Stelle anbieten. Das sind meine rechtlichen Informationen. Also wenn das direkt gekoppelt mit unserer IT-Infrastruktur ist und tatsächlich der Fall auftreten sollte, ein Mitglied lädt da, weiß ich nicht, 1000 illegale Sachen einfach auf das Ding hoch und verbreitet die und die hängen halt implizit mit unserer Technik zusammen, ist mir das persönliche Risiko ein bisschen zu hoch, dass durchaus leider legitim der Fall erfolgen könnte, dass man halt die komplette Technik da mitzieht. Also ich würde es gerne lieber separat sehen einfach. Also ich gehe zwar nicht von dem Fall aus, dass es natürlich passieren sollte, aber einfach um sicher zu gehen, würde ich beide Systeme gerne nach Möglichkeit separat ansiedeln, weil da sind wir echt auf der, ja, das ist echt, aber relativ auf der sicheren Seite, weil, wie gesagt, mittlerweile sind die Behörden wohl doch so feinfühlig, das dann auch trennen zu können. Und wenn das halt implizit ist, würde ich mich im Zweifelsfall nicht mehr darauf verlassen, dass das halt auch getrennt betrachtet wird. Spricht denn irgendwas dagegen, das ausgelagert zu machen? Ja, und zwar Speicherplatz. Also da wird auf jeden Fall ein enormer Kostenfaktor drauf zukommen, weil die Root-Server, die man so anmieten kann, die umfassen maximal zwischen 2 und 3 Terabyte. Und da ist ein enormer Kostenfaktor. Es ist halt jetzt nur, dass das von der rechtlichen Seite halt und mit Rücksprache einfach sagen kann. Wie gesagt, wenn der Fall eintreten sollte, ein Mitglied, was wir ja natürlich nicht unterstellen, wir vertrauen uns das Leute natürlich, aber uns Böswilliges wollen würde und da halt explizit massiv Zeug drauf schaufeln würde und das würde in unserer internen Struktur mit drin hängen, können wir uns auch nicht mehr rausreden, im Zweifelsfall. Leider halt berechtigterweise auf bestehender Gesetzeslage eben. Aber was wir zumindest festhalten können, was den Exit-Note angeht, wo du mir schon zugestimmt hast, zumindest das können wir ja schon mal soweit angehen. Wenn ihr irgendwie Gelegenheit und Zeit habt, irgendwie festzuhalten, was ihr dafür braucht. Das heißt, wir können passende Angebote einholen. Genau, sehe ich das Projekt auch erstmal eher als vorgelagert an, dass wir das erstmal eher unkomplizierter umsetzen können als die On-Cloud-Instanz. Wo ich glaube, beide Projekte drängen jetzt nicht so, aber ich würde halt empfehlen, erstmal sich eher um den Exit-Node zu kümmern und dann die On-Cloud-Instanz nachgelagert nochmal zu betrachten. Das werden wir am Montag dann besprechen. Okay, ihr wollt euch da einfach nochmal zusammensetzen, Daniel, Timmy. Nö, es war ja der Stand, einfach zu gucken, so einmal von der technischen Seite her, die AG-Technik und einmal ich im Vorstand zu gucken, was das Rechtliche drumherum ist und ich gebe im Prinzip das Go für beide Systeme unter dem, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt wäre die AG-Technik soweit dran, Angebote einzuholen und zu gucken, was man da anschaffen müsste für und unter den genannten Aspekten sehe ich da halt keine Probleme, dass wir sowas nicht machen könnten und wir sollten das dann machen. Kurz als Antwort auf Overdrive, der die ganze Zeit in den Chat schreibt, ein Tor-Server aufzusetzen als politische Partei ist im Moment auch eine politische Aussage. Das ist der Vorteil für uns. Und wir haben das ja auch beschlossen, das zu tun. Eben. Ah, willkommen zurück, Steffi. Und ich will den Daniel auch nochmal dafür danken, dass er sich da schlau gemacht hat und uns hier nochmal gut informiert hat. Ich finde die Idee super. Ich unterstütze das voll und hoffe, dass wir da auch gute Angebote finden, beziehungsweise die AG-Technik. Wir haben uns für den Tor-Exit-Node im Vorfeld schon nicht Angebote direkt eingeholt, aber schon mal mit einem Hoster gesprochen und der hat bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Okay, das ist gerade echt eine wichtige Sache, weil das ja wirklich auch ein politisches Statement ist und somit dann auch meinen Bereich die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Also wenn der Umzug da erfolgt, bindet mich da bitte ein bisschen so, also gibt mir die Infos, wann, welche Dinge passieren, dass man das dann auch ein bisschen medial umsetzen kann. Das kriegen wir schon mit. Erstmal müssen die Jungs hier halt gucken, was wir da brauchen für und nochmal einen Antrag stellen formell. Und welcher Umzug? Ja, das mit dem Umzug habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Sasa meinte wahrscheinlich Umsetzung. Ich habe doch da keine Ahnung von. Ich habe gerade echt nur Bahnhof Dortmund Kofferklau verstanden. Ich weiß, was ein Tor-Server ist, das zumindest ja, aber von allem anderen habe ich keine Ahnung. Der Hinweis von Overdrive ist da schon ganz richtig, dass das auf jeden Fall auch die Öffentlichkeitsarbeit dann betrifft, weil politisches Statement. Ja, Sasa meinte Umsetzung. Okay. Okay, sind wir damit soweit durch, Daniel? Ja, sind wir. Go von meiner Seite aus, bitte Angebote reinholen und sagen, was man braucht und wir können das machen. Ja, super. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt einen Hinweis der AG Technik NRW. Und zwar gibt es eine unplanmäßige Wartungsarbeit an der IT-Infrastruktur des Landesverbandes NRW am 19.07.2013. Aufgrund von Änderungen an Kernkompetenzen werden am Freitag, den 19.07. zwischen 10 Uhr und 11 Uhr unplanmäßige Wartungsarbeiten an der IT-Infrastruktur des Landesverbandes NRW im Rechenzentrum Düsseldorf durchgeführt. Diese dauern circa 15 bis 30 Minuten an. Durch die Wartungsarbeiten an einer Kernkomponente kann es zur Einschränkung der Erreichbarkeit aller Dienste kommen. Wir bitten um Verständnis für eventuell entstehende Unannehmlichkeiten etc. pp. So, das wollte ich nochmal weitergeben. Dann gibt es hier noch ein Ticket 84585 AG Events. Ja, es geht dabei, kann ich ganz kurz machen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Vaku vorgreife. War doch Vaku, ne? Mach mal. Einfach um den Punkt, dass halt Ausschreibungen, die wir als Landesvorstand tätigen, nicht nur über Mailinglisten laufen, sondern parallel auch im Vorstandsportal eigentlich veröffentlicht werden müssen. Mein Fault. Ja. War mein Fehler, habe ich nicht gemacht. Und ich möchte mich damit entschuldigen, dass mir innerhalb von einer Woche zwei Laptops durchgeknallt sind. Ist ja kein Ding, nur macht das irgendjemand, weil somit kann man es verlinken und twittern und Facebook und sonst was. Okay, dann danke ich euch für den Hinweis. Und Fotolantin, sie ist platt. Okay, wir peitschen schnell durch, es geht weiter. Also dazu gibt es ja nichts mehr zu sagen. Die Info ist auf jeden Fall angekommen, wird auch beherzigt von allen, hoffe ich. Ja, es hat sich auch Paco schon zu Wort gemeldet. Also er macht ja auch aktiv in dem Bier so ein bisschen die ganze Webseitenbetreuung und sowas. Und ist heute leider nicht da, aber haben wir uns alles zu Herzen genommen. Okay, dann kommen wir weiter zu dem Ticket 84335 Volker Neubart. So, Volker ist auch anwesend und bitte. Ja, es geht ganz einfach um das Ticket, was ich an den Vorstand geschickt habe. Wie ich jetzt inzwischen von der Claudia erfahren habe, ist es an die Schatzmeisterei weitergereicht worden. Dazu ist grundsätzlich erstmal zu sagen, wenn man kriegt schnell eine Ticketnummer, aber dann hört man nichts mehr von. In dem Fall ist es eine ganz einfache Frage. Wo ist unser Geld? Sprich, das Geld des Ortsverbands. Das brauchen wir für den Wahlkampf ganz dringend auf unserem Konto. Volker, dann dein Ticket, sehe ich gerade, ist vom 13. Juli und das ist, ich weiß gar nicht, in die Schatzmeisterei geschoben worden. Heute, gestern oder vorgestern? Heute? Heute um 20.24 Uhr. Bitte entschuldige, dass du von mir noch keine Antwort drauf bekommen hast. Hättest du das direkt an Schatzmeister Ed geschrieben, dann hätte ich dir da eher eine Antwort drauf geben können. Und wenn da nochmal Zahlungen geleistet werden müssen, das weißt du, wir hatten in der Vergangenheit schon Zahlungen, schreib mir einfach, dann kann ich die machen. Wenn ich da nichts von weiß, dann kann ich mich da auch nicht drum kümmern. Ja, ganz einfach. Unser Budget beträgt irgendwann mit 170 Euro. Die hätten wir gerne auf unserem Bankkonto. Ja, kein Problem. Einen Teil davon habt ihr ja auch schon bekommen. Ich schlage das nach und kümmere mich darum. Kein Problem. 10 Euro haben wir bekommen. Genau. Ich hatte es jetzt nicht im Kopf, Entschuldigung, um 10 nach 12. Ich wusste nur, dass ihr irgendwas bekommen habt. Okay, kann ich davon ausgehen, dass wir, also weiß ich, im Laufe der nächsten Woche das Geld bekommen? As soon as possible. Danke. Okay, dann sind wir jetzt mit dem Punkt auch durch und jetzt geht's weiter mit Real Life LAFO-Sitzung im Kreis RE. Wer stellt das vor? Wir haben eine Anfrage bekommen von den Recklinghausener, der Thomas Weyers hat mich gerade auch nochmal angerufen. Der meinte, wir hätten irgendwann mal gesagt, dass wir am 2.8. nach Recklinghausen kommen, um da eine Real-Life-Vorstandssitzung zu machen. Ich muss gestehen, ich erinnere mich an diesen Termin nicht. Ich auch nicht. Dito. Wir wollten erst nach Paderborn und dann nach Recklinghausen. Das habe ich auch so im Kopf, dass wir erst nach Paderborn wollten. Nichtsdestotrotz sollten wir uns drum kümmern. Jupp. Wer macht es? Wer macht mit den Paderbornern was aus? Lass ich mal sagen, 2.8. ist nicht, oder? Der 2.8. Recklinghausen ist nicht, wenn wir vorher in Paderborn sind. Also ich kann mit Sami gern sprechen. Okay. Okay, dann werden wir diesen Punkt aber erstmal verschieben. Können wir uns denn da irgendwie auf dem Wochentag zumindest, also soll es beim Donnerstag bleiben oder lieber einen Freitag, dass ich dann drei Terminvorschläge schicken kann? Ich würde für eine Real-Life-Sitzung Freitag nehmen, das hat mir aber auch schon mal gesagt. Okay, ja, ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf, finde ich gut. Hauptsache, ich komme abends wieder nach Hause, egal wo wir sind. Dito. Was war das jetzt mit Paderborn? Wir hatten als ersten Standort für eine LAFO-Vor-Ort-Sitzung Paderborn ausgesucht. Ah, verstehe. Okay, wollen wir jetzt für Recklinghausen einen Termin finden? Lass uns doch erstmal Paderborn machen. So, ich muss mal kurz gucken, wo Paderborn liegt. Also wie weit von mir? Weit. Ich kann ja sonst auch sowohl mit Thomas als auch mit Sami sprechen und dann für beide Orte einen Termin rumschicken innerhalb des Wahlkampfes dann. Also bis zum 22.09. sollten wir das ja tun, weil wir da ja ein bisschen die Regierung auch pushen wollen. Ja. Und dann stimmen wir die Termine über die Mailingliste ab. Das müssen wir ja nicht jetzt hier machen. Genau, ich mache einen Doodle fertig dann. Super, danke, Sasa. Gerne. Ich wusste gar nicht, wie weit Paderborn von Köln entfernt ist. Ich wollte ja auch mal, dass du nach Hause kommst. Ich glaube nicht, dass du abends nach Hause kommst mit ÖPNV. Ich aber auch nicht. So, zack, weiter hier. Ich frage mal an, was für Möglichkeiten es da gibt. Ich kümmere mich drum und informiere euch dann. Okay, super. Dann sind wir mit dem Punkt auch durch. Dann kommt der nächste Punkt, Alex. Jo, danke. Es gibt mehrere Sachen, die auf meinem Herzen liegen. Einmal ist es die Umsetzung von einem Beschluss vom 29. Mai bezüglich der weiteren Anmietung eines Raumes in Solingen. Ich poste mal eben den Link. Wo poste ich ihn denn am besten hin? Am besten nach Mumble. In den Raum einmal. Also jetzt Baum meine ich. So, da hattet ihr stattgegeben einem Antrag der Solinger Piraten zum weiteren Anmietung und Unterzeichnung des Mietvertrages. Weder der Mietvertrag ist unterzeichnet, noch die Miete überwiesen wurden. Das hat der Vermieter jetzt angemerkt und es wäre schön, wenn sich dessen jemand annehmen könnte, im Vorstand diesen Mietvertrag zu unterzeichnen und dem Vermieter zuzuschicken. Das wäre schön und dann auch halt die Miete zu überweisen. Ich habe das bei mir im Dings unter fehlende Unterlagen. Ganz kurz mal bitte. Nur für die Aufzeichnung, hier ist nichts abgebrochen. Brauchen Pausenmusik, hm? Ja, ist ja eine gute Idee. Könnt ihr euch nicht einfach kurz schließen? Ja, machen wir. Okay, danke. Dann schicke ich das dann gleich nochmal an den Vorstand. Falls die Unterlagen fehlen, gehe ich davon aus, dass das die Mietvertragsunterlagen sind und werde die dir gleich nochmal in die Schatzmeister-Queue kippen. Dann habe ich ein... Super, kannst du auf das 80998-Ticket schicken. Lass mich kurz die Nummern notieren. Danke. So, dann würde ich gerne also wissen, in der Marina Mumble gab es diesen Monat einen Antrag oder eine Vorstellung von Swanhild für die Nutzung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs Bus und die Halle in Bremen zu mieten über den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Da hätte ich gerne Einschätzungen, wie der Landesvorstand sich da positioniert hatte. Das wäre eine Sache. Nochmal langsam. Also wir haben ja einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb innerhalb der Piratenpartei, der ist im Bund angesiedelt und da wurde jetzt nun vorgeschlagen, dass der Bund darüber einen Bus, die Busse mieten soll, die dann die Mitglieder nach Bremen karren zum nächsten Bundesparteitag und auch die Halle soll darüber angemietet werden. Ob der Landesvorstand dieses gut heißt und fördert und oder wie der Landesvorstand sich halt dazu positioniert, das würde ich gerne wissen. Maja, hast du davon eine Sitzung mitbekommen? Es war nicht wieder ein Bus mieten, nee, nicht wirklich. Also ich habe davon auch nichts gehört. Also ich Maja, war da. Maja, ich und Paki waren halt eine Sitzung da. Und ehrlich gesagt, ich kann dann mit dem Punkt gerade relativ gar nichts anfangen. Also ich bin auch irgendwie, das muss wahrscheinlich ganz am Anfang gewesen sein, als ich dazugekommen bin. Ach guck mal, die Swanhild. Ja, dann lassen wir doch einfach mal Swanhild kurz zu Wort kommen. Aber die hat sich selber stumm geschaltet. Nee, ich glaube, sie sucht einen Weg, sich zu entstummen. Stimmt, danke für den Hinweis, hatte ich nicht gesehen. Schönen guten Abend. Ja, wir haben ja diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und deshalb habe ich, ich weiß, dass einige Landesverbände selber schon mal einen Bus gechartert haben und ich habe vor etwa einem Monat eine Ausschreibung rausgegeben, ob jemand Busreisen organisieren mag. ob jemand eben sich drum kümmern mag, ob von überall her Busse nach Bremen fahren würden. Da hat sich jemand gefunden, der sehr kompetent ist. Und es besteht natürlich die Möglichkeit für euch als Landesverband, dass ihr euren Mitgliedern eine ermäßigte Reise anbieten möchtet. Und dann könntet ihr einen Zuschuss dazu geben, damit eure Mitglieder verbilligt anreisen können nach Bremen. Aua. Bus. Danke. Busse und NRW, kein gutes Thema. Gar kein gutes Thema. Mal abgesehen davon, Zwanel, dass du weißt, wie ich zu dem wirtschaftlichen Betrieb stehe, dürfte meine Empfehlung relativ klar sein. Verwechselst du das jetzt nicht mit dem P-Shop, ne? Nein, weiß ich, aber Busse, sorry, das ist so ein Thema bei uns, never ever. Ich verwechsel es auch nicht mit dem P-Shop. Das stimmt schon. Ich weiß schon, was ich sage. Keine Sorge. Und deswegen, Das Thema ist jetzt nicht von mir hier reingebracht worden. Ich habe jetzt nur drauf geantwortet. Und das müsst ihr für euch selber beschließen. Das müssen eure Piraten beschließen. Deshalb es ist jetzt kein Antrag vom Bundesvorstand an euch oder ähnliches, sondern ich bin zufälligerweise hier, hörte das Thema und zufälligerweise weiß ich was zu dem Thema. Ja, danke auf jeden Fall für die Infos. Warte, ich weiß zwar nicht, aber wir haben das mal gemacht mit einem Bus. Auch mit dem BPT in Kombination und sind damit fürchterlich auf die Nase gefallen. Und deswegen sage ich, NRW und Busse ist ein ganz schlechtes Thema. Das weiß ich. Es ist ja auch mal nach Neumünster ist ein Zug geplant worden, der auch nicht funktionierte. Ich probiere es halt nochmal und wir gucken mal, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich weiß, dass Piraten und Busse eine Never-Ending-Story sind. Guck mal, unser erster Vorsitzender. Mensch, Paki, du hier. Hallo, Paki. Dachchen. Alles gut? Hast du noch was, Alex? Namen Paki. Hi, Paki. Alex. Ich weiß nicht, ob zu dem Thema wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb jetzt noch andere Fragen sind, weil da sind ja noch andere jetzt in den Raum gekommen dazu. Bevor ich jetzt das nächste Thema aufmache, sollten wir das vielleicht erstmal abschließen. Okay, ich nehme mal kurz den Korax dran. Hast du was? Ich warte, ich möchte mit dem Carsten nur, bevor der abhaut, über die Flyer sprechen. Ansonsten, ich halte hier den Bubble. Okay, gut. Ich hätte auch noch eine Frage zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Okay. Ich habe gehört gestern, dass das Konzept des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs von der Bundesebene weiter ausgedehnt werden soll auf Landesebene oder dass es weitere, nennen wir sie jetzt mal, Gliederungen geben soll oder Abteilungen, wie auch immer ihr das Kind jetzt schimpfen wollt. Carsten hat eben die Positionierung des LVNRW zu diesem Thema generell eigentlich schon relativ klar dargestellt. Eins der ersten Länder, was wohl mit dieser Erweiterung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, was da in Rede ist und was in Planung ist, ist wohl NRW. Ich würde gerne wissen, ob ihr da als Vorstand schon was von gehört habt. Svanel ist ja auch gerade da, die kann da sonst vielleicht auch nochmal kurz Stellung zu nehmen, wenn der Vorstand da jetzt noch nicht so im Bild ist. Und dann würde ich weitergehend gerne wissen, wie da die Stimmung in unserem Vorstand hier zu dieser Erweiterungen in das Land oder weiß ich, ob wir das hier in NRW auch machen wollen. Ich möchte vielleicht mal kurz in den Raum fragen, ob das die Definition hier für diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wirklich allen klar ist. Mir schon, ja. Ja, schon. Ich wollte aber nochmal ganz kurz anmerken, dass ich sowas jetzt nicht nach einer Stimmung irgendwie äußern werde. Nö. Ist bei mir genauso. Ich habe aber auch das Gefühl, dass genau dieses Thema jetzt den Rahmen nochmal sprengen würde. Definitiv. Ja. Also das würde ich gerne vielleicht mitnehmen zur nächsten LAFO-Sitzung, aber jetzt heute hier darauf definitiv eine Antwort zu geben, halte ich für nicht angebracht. Aber vielleicht kann Zwanert jetzt, wo sie da ist, nochmal genau erklären, worum es da geht. Ich weiß da nämlich gerade auch nicht so genau. Also ich bin völlig überrascht über die Bestrebung. Mir ist davon nichts bekannt. Es ist schlicht und einfach so, dass es Grenzen gibt, ab wann eine Partei eben Umsatzsteuer und Körperschafts- und Gewerbesteuerpflichtig wird. Diese Grenzen sind relativ niedrig. Und in dem Moment, wo ich mir in Nordrhein-Westfalen vorstelle, dass verschiedene Kreisverbände eine Veranstaltung machen, die einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzuordnen sind, sind diese Grenzen sehr schnell erreicht. Und in dem Moment würde der Landesverband Nordrhein-Westfalen umsatzsteuerpflichtig werden und müsste regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen durchführen, also sehr frühzeitig buchen, und um seine Steuerpflichten erfüllen zu können. Im Bund bieten wir das an. Dort habe ich extra eine Steuerberaterin, die sich darum kümmert, dass solche Sachen gemacht und getan werden. Und auch der P-Shop ist ja auch umsatzsteuerpflichtig. Deshalb kann der Bund das anbieten, weil er dafür extra eine ehrenamtliche Mitarbeiterin hat, die sich rein um die zügige Abwicklung kümmert. Für NRW hat noch ein bisschen nachzuarbeiten, aber da würde ich jetzt ad hoc das sehr schwierig sehen, dass das auf die Schnelle geleistet werden kann. Das ist meine persönliche Einschätzung. Okay, das Thema scheint doch komplizierter zu sein, als ich dachte. Steffi, könnten wir das mal mitten in deine Sprechstunde aufnehmen und da vielleicht mal ein bisschen Klarheit reinbringen? Zwanild, hättest du vielleicht da auch Zeit für? Ich versuche immer, mir Zeit zu nehmen, aber ich kann natürlich nicht auf den blauen Dunst sagen, dass ich immer Zeit habe. Aber wenn man mir einen Termin vorschlägt, werde ich zusehen, dass ich den einhalten kann. Ende des Monats, ich glaube, der letzte Mittwoch im Monat ist die nächste Sprechstunde geplant. Naja, mittwochs habe ich in der Regel Bundesvorstandssitzung. Ach Mist, da war ja was. Aber ansonsten, das Thema können wir auf jeden Fall mit in die Schatzmeister-Sprechstunde nehmen, ja. Okay, dann machen wir das doch einfach. Ich denke, das ist auch der bessere Ort dafür. Und den Rest können wir dann mit in die LAVO-Sitzung nehmen. Weil ich muss zugeben, ich muss mich da auch erstmal informieren und stehe erstmal jetzt gerade vor so einem Berg Fragen. Was meinen denn die anderen dazu? Finde ich gut. Plus eins. Okay, super. Dann danke ich dir, Svanhild, für die Erklärung. Und Alex, gibt es noch weitere Punkte? Ja, die habe ich. Also zum einen, ich betreue momentan halt das Backend des Shops, was wir intern hier haben, also des Verteilsystems für die Werbemittel. Ich hatte deswegen vor 2 Wochen gebeten, einen Vorschuss zu bekommen, damit ich hier nicht selber in Vorkasse treten muss für die zahllosen Pakete, die zu verschicken sind. Leider habe ich bisher noch nichts bekommen, deswegen müssen die Kreise leider immer noch warten auf die Lieferung und ich würde gerne fragen, wann es denn soweit ist, dass ich damit rechnen kann, die Pakete endlich, die schon fertig gepackt sind, verschicken zu können. Wo, hast du das an mich geschickt, also an Schatzmeister? Die Schatzmeisterei. Ich muss dich leider da spontan nach dem Ticket fragen. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es war direkt nach der Vorstandssitzung vor 2 Wochen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dabei war, aber ich guck nach. Ich kläre das, Alex. Das wäre super. Die Ticketnummer kann ich euch sagen. 83697, glaube ich. Danke, Gero. Gut. Also mittlerweile sind halt noch mehr Sachen reingekommen, sodass ich bitten würde, den Betrag etwas zu erhöhen um weitere 50 Euro. Nehme ich direkt mit rein. Kein Problem. Herzlichen Dank. So, wenn ich darf, dann würde ich dann gerne zu meinem letzten Thema kommen. Ja, das Wort letzte ist sehr gut. Okay. Und zwar, es geht um die staatliche Teilfinanzierung und die Satzung in Nordrhein-Westfalen, die ja geändert worden ist am letzten Parteitag, am 28. April diesen Jahres. Ich habe selber mal mir die Mühe gemacht, zu rechnen, was da an Geldern in die einzelnen Kreise und auch für die einzelnen Gliederungen innerhalb des Landesverbandes fließt, sowohl auch als an die AG, für die Werbemittel. Und ich habe mit Steffi diesbezüglich schon am Dienstag gesprochen, am Telefon. Und wir kommen da, also wir hatten da unterschiedliche Auffassungen, ab wann die Regelung denn gelten sollte, die auf dem Parteitag verabschiedet worden ist und aufgrund welcher Zahlen und von wann diese Zahlen sind, die Berechnung halt für den Länderfinanzausgleich kommt. Ich habe da mal eine Seite vorbereitet. Ich werde die jetzt auch mal in den Chat hier posten. Während du die postest, möchte ich vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass man sich Gedanken dazu macht und die Dinge, die da passieren, auch mitverfolgt und gern auch überprüft. Nichtsdestotrotz hatte ich ja mitgeteilt, dass ich ein Team gründe, dass ich auch innerhalb meines Teams eine Projektgruppe habe, die sich damit beschäftigt und dass wir eine Frist haben, bis wann wir fertig werden wollen. Ich hätte mich gefreut, wenn du vielleicht im Vorhinein dich da hättest integriert, dann hätten wir deine Anregungen oder Bedenken da auch mit aufnehmen können. Jetzt haben wir den Tatbestand, dass wir die Länderfinanzausgleich vorgenommen haben. Und die Diskussion ist natürlich jetzt mitten im Bundestagswahlkampf etwas schwierig. Und ich würde an der Stelle wirklich anregen, dass, ja, wir können da gerne nochmal drüber sprechen, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und zu einer anderen Uhrzeit. Ja, es tut mir leid, dass die Uhrzeit so fortgeschritten ist. Du hast es jetzt selber Tatbestand genannt. Das muss dann jeder selber einschätzen oder wer auch immer das dann einschätzen muss. Aber ich bin halt zu gänzlich anderen Zahlen gekommen und wenn ich deine Zahlen zugrunde lege und meine Zahlen damit vergleiche, dann kommen wir halt auf eine Differenz von 50.000 Euro, die dem Landesverband fehlen. Und ja, ich wollte dann, du hast gerade gesagt, die Zahlungen sind bereits erfolgt und da würde ich dann gerne wissen, ob diese Zahlungen rückabgewickelt werden können, solange bis diese Sache geklärt ist, zumindest in der Höhe, die quasi strittig ist. Also du möchtest jetzt mitten im Bundestagswahlkampf, wo alle Länder dringend auf das Geld gewartet haben, jetzt sagen, schick das bitte nochmal zurück, wir haben uns da eventuell verrechnet und wollen dann nochmal nachbessern. Also es geht halt darum, dass wir hier eine Satzung haben, die haben die Mitglieder hoffentlich mit wachem Auge und Verstand beschlossen. Davon gehe ich aus und daran muss sich die Exekutive dieses Landesverbandes auch halten. Das ist zumindest meine Einschätzung von den ganzen Sachen. Noch, denke ich mal, ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Ich denke nicht, dass die anderen Landesverbände diese 50.000 Euro direkt auf den Kopf gehauen haben. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendwas in den Brunnen gefallen ist. Es ist ja auch etwas vorgenommen worden, wo sich Leute Gedanken zugemacht haben, wo Berechnungen vorgenommen wurden, was nicht Hals über Kopf geschehen ist. Und deine Bedenken in allen Ehren, die berufen sich da erstmal auf Schätzungen. Wir haben mit dem Finanzrat Wochenenden verbracht, sich um dieses Thema zu bemühen, wo ich ganz tief drin gesteckt habe, zu diesem Zeitpunkt, wo ich auch mich um den Satzungsänderungsantrag gekümmert habe. Das Ganze jetzt wirklich mal ad hoc in dieser Sitzung zu besprechen, ich mir deine Aufstellung hier anzuschauen, halte ich für sehr, oder nein, ist unmöglich. Ich würde ganz gerne dazu kurz was sagen. Bitte, Paki. Wir haben im Moment echt andere Probleme, selbst wenn das 50.000 Euro zu viel wären, die Länder brauchen das. Wir hängen auch von Ländern wie Bayern und Niedersachsen ab, die sind sehr viel schlechter gestellt als wir momentan. Ich halte die Diskussion an dieser Stelle für völlig überflüssig. Das kann sein, dass da Fehler passiert sind, aber lass uns das bitte nach der Bundestagswahl klären. Ich denke, dass unsere Mitglieder in NRW dafür Verständnis haben und wenn wir schon den anderen helfen, dann sollten wir jetzt auch wirklich dann anpacken, das Geld soweit erstmal zur Verfügung stellen und im Anschluss an die Bundestagswahl einen Kassensturz machen und gucken, was da jetzt zu viel bezahlt wurde. Dann kriegen die das halt eben bei der zweiten Zahlung für den restlichen Länderfinanzausgleich eben weniger. Aber dann werden sie es eben auch nicht mehr so dringend brauchen wie jetzt im Moment. Okay, ich kann deine Argumentation, Entschuldigung, nachvollziehen, dass es der Bedarf durchaus da ist. Allerdings glaube ich, gut, dass wenn dieses Geld halt ausgegeben worden ist, ihr diese Geld Diskussion ausgegeben jetzt habt, was nicht den euch gehört, sondern auch den Kreisverbänden und Untergliederungen. Die ihr habt kriegen da Geld Sicherheit Geld ein, Alex. Okay. Und wir haben den Kreisverbänden nichts weggenommen. Eben. Lass uns das bitte nach der Bundestagswahl klären. Das ist, wir haben deine Argumente da verstanden und ich sehe das auch ein. Du hast natürlich recht, wir können das nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Da bin ich bei dir. Aber im Moment ist die Diskussion darüber, was da jetzt auf den Cent genau bezahlt wurde und ob es zu viel oder zu wenig ist für den oder den, wirklich überflüssig. Wir haben noch genug Geld, um den Kreisverbänden da auch was zahlen zu können. Also lasst uns bitte im Wahlkampf ein bisschen klotzen und nicht kleckern. Gut, jetzt sehe ich das. Ich möchte auch das mit dem Fehler erstmal unter Vorbehalt lassen, also dass hier überhaupt eine Fehlkalkulation stattgefunden hat. Okay, Claudia, kannst du das einmal niederschreiben? So, dann sehe ich, dass die Swanhild nochmal nach oben gekommen ist. Vielleicht hast du noch was dazu zu sagen. Ja, denn wenn ich mir den Auszahlungszeitpunkt angucke, der in dieser Woche, glaube ich, war, dann würde ich mir vorstellen, dass die gültigen Satzungen für die Auszahlung genommen werden müssen. Und die gültige Satzung steht nicht in der Landessatzung NRW, sondern in der Bundessatzung drin. Und in dem Moment, wo ihr noch einmal an diese Auszahlung beigeht, würde ich prüfen lassen, ob nicht tatsächlich die Auszahlung nach Bundessatzung hätte genommen werden müssen. Da mag ich nicht dir direkt widersprechen. Die Bundessatzung räumt ein, wenn es keine andere Regel gibt in den Landessatzungen, dann gilt die Bundessatzung. Wir haben eine eigene Regelung und daher ist diese wirksam und nichts anderes. Okay. Das ist für die Verteilung nach unten. Das ist aber nicht für die Verteilung innerhalb, für die Umverteilung innerhalb der Länder. Gut, das heißt, dann. Du läufst Gefahr, dass ihr nicht nur die Hälfte zahlen müsst, nicht nur 123.000, sondern dass ihr das Doppelte zahlen müsstet. Wie gesagt, ich werde das gerne prüfen lassen, wenn ihr nochmal an diese Auszahlung beigeht. An die anderen Landesverbände, wie ihr das nach unten regelt, damit habe ich nichts zu tun. Gut, okay, dann sehe ich dieses Thema erstmal für behandelt an und ja, hoffe dann auf Informationen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Dann kommen wir zu einem letzten Punkt und zwar Thomas Hegenbart, Vorstand Köln, hat sich gemeldet. Er hat eine kurze Frage, hoffe ich. Dann würde ich das nochmal kurz dran nehmen und dann auch direkt zum nächsten Termin und die Sitzung dann beenden. Ich glaube, der Korax wollte auch was sagen. Der steht schon die ganze Zeit im Raum. Ich muss aber das gut. Nicht in der Sitzung. Ich muss das nicht. Also ich will nur nicht, dass der Carsten abbaut. Ach so, okay. Alles gut. Super, danke. Gut, Thomas, dann bitte. Ah, jetzt muss ich mal wieder konzentrieren. War im Kopf gerade ganz woanders. Ja, wichtig. Gib mir doch bitte eine Stellungnahme ab zu der Sache Direktkandidat Leverkusen. Was ist da passiert oder beziehungsweise was ist da nicht passiert, dass der jetzt nicht antreten darf? Ich glaube, das ist der Packi im Thema, ne? Leverkusen? Ja, Leverkusen 1. Ist das Leverkusen? Leverkusen 1, Babak Tubis hat seine Direktkandidatur leider nicht antreten können. Es ging folgendermaßen los. Alexander Reinsch hat mir dabei geholfen, die Anlage 13 an alle Direktkandidaten zu verschicken, die noch nicht hatten, weil er der Vorstand gewechselt hat und da irgendwie Unterschriften noch fehlen. Haben wir in der Bertin mal irgendwann gemeinsam diese Dinger vorgefertigt, unterschrieben, dass drei Unterschriften drunter sind. Alex hatte diese Anlage 13 vor zwei Wochen circa an Stefan Fricke, die zuständige Vertrauensperson von Babak, per Post geschickt. Ich habe letzte Woche alle Direktkandidaten telefonisch oder auf Mailweg in irgendeiner Form versucht zu erreichen, was mir auch gelungen ist, bis auf Stefan Fricke. Ich habe die Wahlleiter angerufen. Das ging so weit, dass ich nachher noch Beschwerden bekommen habe, dass die Wahlleiter belästigt worden wären von mehreren Leuten. Ich habe mich wirklich dahinter gehängt, die wirklich alle abzutelefonieren und mir da einen Arsch aufgerissen, dass da wirklich alles fristgerecht eingereicht wird. Leider hat sich Herr Stefan Fricke nicht bei mir zurückgemeldet. Erst Montagabend, drei Stunden nachdem die Frist abgelaufen war, bekam ich den Tweet, die Menschen, dass die Unterlagen noch fehlen würden. So, da war ich dann schon leicht angesäuert, war aber in dem Glauben, dass diese Deadline von 18 Uhr erst um 24 Uhr zu Ende ist, weil ich in dem Glauben war, dass das Datum gilt. Also, dass der 15.07. die Deadline ist als Tag. Daraufhin habe ich dann mit diversen anderen Leuten aus dem Kreis Leverkusen telefoniert, unter anderem Pipi Byte und FlyLev und noch ein paar anderen. Habe dann mit dem Stefan, habe ich gesagt, er soll die Unterlagen möglichst dann noch zum Kreiswahlamt bringen. Das hat dann seine Mitarbeiterin, die Winnie, gemacht, die ist noch zum Landtag, in dem die alten Unterlagen lagen. Die hat die Sachen da abgeholt, hat die zum Stefan gebracht, die haben die eingetütet. Lustigerweise war dann am gleichen Abend auf einmal die Anlage 13 bei Stefan in der Post. Und Winnie hat das wohl beim Kreiswahlamt abgegeben, abends um 11 Uhr. So. Dann habe ich am nächsten Tag mit Pipi Maid nochmal telefoniert. Er sagte mir, er wäre morgens beim Kreiswahlleiter gewesen und hätte gesagt, wir haben das irgendwie in der Frist noch abgegeben, aber es wäre keiner da gewesen. Dazu muss ich sagen, er hatte in Erfahrung gebracht, dass das Kreiswahlamt schon um 16 Uhr zumacht montags. Das Problem war aber, dass der Kreiswahlleiter sagte, er hätte extra dem Wachmann, der noch bis 18 Uhr da ist, Bescheid gesagt, dass die Personen, die da noch Wahlunterlagen abgeben, bitte zu ihm nach oben ins Büro geschickt werden. So, damit war die Sache im Prinzip durch. Der Kreiswahlleiter war natürlich ziemlich genervt. Pipi Maid hat dann nochmal mit dem gesprochen und hat ihn gebeten, ob er es nicht vielleicht nochmal versuchen könnte. Er hat sich sogar dazu bequemt, dem Landeswahlleiter eine E-Mail zu schreiben mit der Empfehlung, und das rechne ich ihm wirklich hoch an, er hat wirklich eine Empfehlung noch dazu geschrieben, ja, die Piraten haben sich gekümmert, sie haben diese verspätete Abgabe irgendwie versucht wettzumachen, und ja, bei mir hat dann leider keiner mehr angerufen. Ich habe das dann eben auf Twitter irgendwann gelesen, dass Babak seine Direktkandidatur nicht antreten kann. Also der Landeswahlleiter hat dann wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich gesagt, dass das nicht reicht und dass diese verspätete Abgabe eben ja nicht geht. Und damit ist Babak leider draußen und da bin ich sehr, sehr sauer drüber. Das habe ich dem Stefan auch gesagt. Ich bitte euch dabei, jetzt nicht alle über den Stefan herzufallen. Er hat da wirklich Mist gebaut, das hat er auch eingesehen. Ich hoffe, er hat sich bei Babak auch dafür entschuldigt. Die Leverkusener Piraten sind natürlich eben auch dementsprechend sauer. Gießt da nicht jetzt noch Öl ins Feuer, fragt nicht groß noch nach oder so, erklärt das den Leuten, die es nicht wissen. Ich glaube, das reicht für den Stefan, der hat da den Kopf gewaschen bekommen und es wird dem so schnell nicht mehr passieren. Danke. Okay, mir war jetzt wichtig, vor allem die Position des Landesvorstands dazu wissen, weil es gibt da auch andere Geschichten, deswegen, aber die will ich jetzt hier nicht wiedergeben, weil das sind dann auch Spekulationen. Aber gut, aber du weißt noch nicht hundertprozentig, ob der Landeswahlleiter jetzt dem wirklich abgesagt hat, oder weißt du das jetzt auch nur über Twitter? Also ich habe mit Pipi Maid nicht mehr gesprochen. Er sagte mir, wenn es positiv beschieden wird, wird er sich bei mir melden. Da er sich nicht gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass es nicht positiv war. Und der Tweet von Babak war eindeutig. Wieso, was hast du denn gehört? Das würde mich ja jetzt also schon interessieren. Also Babak, der hat sich heute auch aus der Direktkandidaten-Mailing-Liste austragen lassen. Ja, das habe ich gesehen. Hast du noch irgendwas anderes gehört, Thomas? Das würde mich nämlich interessieren, weil ich mich nämlich frage, wie man so eine Deadline nicht einhalten kann. Die war ja nun mal wirklich lange noch bekannt. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich war auch ziemlich sauer, als ich das am Montag erfahren habe. Zumal der Leverkusener Bereich ja auch ein Stückchen in Köln reingeht. Also ein Stadtteil gehört auch dazu. Das ist sehr ärgerlich, ja. Aber weswegen ich nachhake, weil, wie gesagt, mehrere Leute haben das so erzählt, man hört das alles nur aus dritter Hand. Deswegen war mir das wichtig, heute aus erster Hand von dir nochmal zu hören. Aber ich teile deine Einschätzung, jetzt da nicht zu sehr auf den Stefan rumzuhacken. Ich werde das auf einem kleinen Dienstwege mit dem Stefan nochmal Kontakt aufnehmen. Auch wenn es jetzt keinen Sinn mehr hat, aber mal schauen, ja. Ich möchte nur an einer Stelle korrigierend was dazu sagen. Der Paki war nicht ein bisschen sauer. Paki, wir haben kurz danach telefoniert und du bist geplatzt. Sorry, ja. Also, aber die Nummer ist jetzt halt leider gelaufen. Wir können da auch nichts mehr machen. Ich hab's halt versucht. Also ich habe mir echt Mühe gegeben und ich hatte irgendwie sowas im Urin, dass das schief geht bei einem oder zwei, keine Ahnung. Ich hatte ja schon das Pech bei der Aufstellungsversammlung im Rheinisch-Bergischen Kreis, dass das leider nicht geklappt hat und da wollte ich nicht dann irgendwie noch einen über die Klippe springen sehen und das ist, also es hat mich wirklich aufgeregt. Okay, ich hoffe, die Informationen konnten dir weiterhelfen, Thomas. Alles klar, danke. Ich würde auch gerne mal eine Nachfrage da stellen. Ja, wenn es aber bitte kurz ist. Ja, geht ganz fix. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, Warum man nicht, also Jens, warum bist du, hast du ihn nicht einfach mal persönlich angesprochen und zu sagen, der sei nicht da? Okay, war da die ganze er hatte auch Plenarwoche, war der Fricke die ganze Plenarwoche nicht da? Oder also es geht irgendwie, verstehe ich noch nicht, wie das schieflaufen konnte. Weil die Info an mich erst nach Ende der Deadline getragen wurde. Die Info, das was fehlt, ist zu mir erst nach Ende der Deadline gekommen, nicht vorher. Okay. Ich habe den Stefan auch mehrfach in seinem Büro angerufen und er war nicht da. Also es ging keiner ran, es gab auch keine Weiterleitung. Obwohl Winnie mir versichert hat, dass es eine Weiterleitung gegeben hätte auf ihr Handy. Aber ich habe kein Klicken in der Leitung gehört, das hört man normalerweise. Dann ändert sich das Piepsgeräusch und da muss ich sagen, technisches Verständnis gleich null, falsche Weiterleitung eingerichtet, nicht erreichbar gewesen, aber da hört es für mich dann auch auf. Also ich erwarte von den Leuten, dass sie so erwachsen sind, das zu machen, also daran selbstständig auch zu denken. Okay, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Dann würde ich jetzt gerne die Sitzung schließen, indem ich erstmal einen Termin, ja? Bevor du schließt, ich habe auch noch was. Oh je, okay. Bitte schon. Nur Ankündigung. Also ich spreche jetzt hier für die Peggy Orange Submarine, die sich um Satzungskram kümmert. Wir hatten schon geschrieben, der Danielson hatte da reagiert und hat das ganz gut aufgenommen. Das heißt, wir würden das dann jetzt machen. Also es geht darum, dass wir anbieten wollen, zum einen vor der Einreichungsfrist für Satzungsänderungsanträge, wenn jemand Interesse daran hat, über die Anträge nochmal drüber zu gehen, weil wir in letzter Zeit schon mal Sachen hatten, wo falscher Paragraph angegeben war oder nicht drin stand, dass es um die Finanzordnung ging und dann theoretisch ein Paragraph aus der Satzung überschrieben worden wäre oder einfach andere kleinere Fehlerchen drin waren, dann würden wir dann unterstützen, wenn die Antragsteller Interesse daran haben. Und als zweites würden wir anbieten, dann nach Ende der Frist eine Art Arbeitssatzung zu erstellen, wo man auf einen Blick dann sieht, was sich an der Satzung ändert und ja, das einfach so als Service im Vorfeld von Landesparteitagen machen. Okay, super. Danke für die Info. Das wird denjenigen bestimmt weiterhelfen, wenn sie da die Hilfe in Anspruch nehmen können. Ja, super. Ja, dann habe ich jetzt auch noch eine halbe Minute und zwar für das Ticket 84615. Der Fullerin hatte uns gebeten, nochmal darauf hinzuweisen, dass das Piratenportal besteht und dass man sich doch da bitte mal dieses ansehen möge und dass er da fleißig dran arbeitet. Vielen Dank. Ach, dann hau ich auch noch einen drauf, zu dem, was KI mega gesagt hat. Wir haben gerade im NRW Liquid Feedback eben aus dieser Gruppe der Orange Submarine Satzungsüberarbeitung echt viele Satzungsänderungsanträge vorliegen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn da noch ein paar mehr Leute die Chance nutzen, da aktiv mal mit einzuwirken auf das Ganze und ja, würde mich sehr drüber freuen. Stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Dabei ist übrigens zu beachten, dass im Landesliquid leider gerade die E-Mail-Benachrichtigungen kaputt sind. Also guck bitte einfach mal rein. Okay, damit schließe ich jetzt aber die... So, ja, können wir vielleicht nochmal ganz kurz was besprechen zu diesem sonstigen, also unser sonstiger Teil einer Vorstandssitzung, dass wir den vielleicht auch mit Anträgen befüllen und dann auch ja, noch innerhalb der Frist, weil dieser sonstige Teil ansonsten unendliche Ausmaßen annimmt. Wir können ihn auch zeitlich begrenzen. Ja, und wir können uns außerdem auch darauf vorbereiten. Ja, also ich habe mich heute auch gewundert, was das für ein Rattenschwanz wurde. Ja. Und wenn ich so auf die Uhrzeit schaue, müssen wir da auf jeden Fall eine Lösung finden. Ich stehe ungefähr jetzt in 5 Stunden wieder auf. Ist das nicht cool? Dito, aber das machen wir auch nicht heute. Ich will hier weg. Ja, ganz Dito. Ehrlich. So, damit schließe ich die Sitzung. Neuer Termin. Ach, jetzt erstmal einen neuen Termin. Und zwar setzen wir den fest auf den 25. Super. Gute Wahl. Ali? Ja? Darf ich trotzdem noch eine Frage an euch stellen? Nein. 25. 20.30 Uhr. 20.30 Uhr. Vorbei, danke. Wieso? Ist das was, was wir unbedingt in der Sitzung besprechen wollen müssen, Frank? Ja, du hast ja mit Sicherheit heute auch Post von Abgeordnetenwatch bekommen, oder? Was habe ich bekommen? Post von Abgeordnetenwatch. Okay, nichtsdestotrotz werde ich erstmal die Sitzung beenden und ihr könnt das dann gleich im Anschluss besprechen. Die Sitzung ist beendet um 0.48 Uhr. Danke. So Leute, ich bin bis weg. Danke sehr. Tschüss. Ja, auch Nacht, Maja. Und ich danke euch für eure Geduld.